In der nun folgenden Episode kommen viele Tote wie auch das Thema Selbstverletzung und Selbsttötung vor. Prost übrigens. Remote Prost. Boah, ich habe hier so ein widerliche Whisky-Weiße, das ist echt nicht besonders gut. Das ist wie ein Schlängerler fast. Ich habe du mit sowas daheim, du brauchst die Amnesty-Nummer auf Schnellwahl. Ich weiß, das hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt. Fühle ich mich auch schlecht, das dann einfach nicht zu trinken. Whisky-Weiße. Du, ich habe die bescheuerte Angewohnheit oder Sache, die ich mache, ist, dass ich Geschenke, insbesondere Lebensmittel natürlich, gern so lang aufheb, weil ich mich so drüber freue, dass mir jemand was geschenkt hat, bis es irgendwann schlecht ist. Und dann kann ich es eigentlich wegschmeißen oder ich lasse es halt Norwegen stehen und schmeiße es dann weg. Exakt so. Ich habe das seit ein paar Jahren. Immer wenn ich es mir gerade in der Hand habe, dann konsumiere ich das, Essen, Trinken, wie auch immer. Ich mache es einfach gleich, weil ich weiß, ich muss es sonst wegschmeißen. Das muss man echt machen. Es ist dieses bescheuert. Aufheben für was ein Besonderes, das ist einfach die größte Lüge, die es gibt. Ich hoffe, Nudeln halten sich lange. Ich habe nämlich mal so Fahrradnudeln geschenkt bekommen. Und die finde ich so geil, die brauche ich für irgendeinen besonderen Anlass. Aber irgendwie seit anderthalb Jahren habe ich keine Party mehr gefeiert. Von daher. Ja, aber wie lustig, dass du eigentlich gerade Nudeln hast, weil das wäre ja so das Corona-Einkaufsding. Könntest du auf der nächsten Critical Mass mal auf deinem Gepäckträger kochen einfach. Oh ja. Ja, oder wenn für dich gefühlt so jetzt die Radlsaison wieder losgeht, machst du dir einfach so einen Topf voll Nudeln, dann hast du ja ordentlich Kohlehydrate im Bauch, wenn es losgeht. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier stehen, sitzen, liegen mal zusammen. Heute ganz andere Herrschaften. Und zwar, wie immer, der Jürgen. Liegen kommt dann später, aber hallo. Und die zwei fantastischen Menschen vom Entbehrliches Podcast. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst nennen soll. Dann sage ich hallo Flo und hallo Flo. Hallo Philipp, hallo Jürgen. Hallo. Ihr seid ja, ich sag mal, alte Hasen schon, als dass ich schon x-mal bei euch zu Gast war, ihr schon ungefähr millionenfach hier geplackt worden seid, wir auch noch Themenüberschneidungen so ein bisschen haben, der eine oder andere Hörer und Hörerin hört vielleicht auch beides. Schön ist, dass es jetzt mal geklappt hat, dass wir so eine kleine Crossover-Folge eingeschoben haben und ihr habt schon gehört, ja, der Dominik ist ja heute nicht dabei, aber unsere Lordschaft, ganz wichtig, mit so einem Titel wird natürlich ersetzt durch zwei Personen auf einmal. Schauen wir mal, zweifellos einen Dominik ergeben. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, in seine Fußstapfen zu treten, aber wir geben uns alle Mühe, oder? Also es hat jetzt schon nach dem Intro ja schon sehr gekribbelt halt, ja fast. Es war jetzt ja fast ein bisschen aufregend. Ja, ja, aber es kann nur so eine links und eine rechts in den Fußstapfen reinhüpfen oder so. Wie ist das genau. um das euer ist eine gute Idee. Geschichtswissen bestellt und euren Humor? Furchtbar. Passt. Also ich lerne in eurem Podcast immer sehr viel. Das zeugt, dass euer Podcast sehr gut ist und ich vor allem ziemlich wenig Ahnung habe. Von daher. Sehr gut. Also dann, ihr habt die Mindestqualifikation erfüllt. Sehr gut. Philipp, was machen wir heute? Ja, und zwar, wir stellen uns einfach gegenseitig, ganz im Geiste von Entbehrliches, ein paar, sagen wir, nette Geschichts- und da kommen wir natürlich wieder mit Ach um die Ecke, Dinge vor. Und jeder von uns hat da was vorbereitet und stellt den anderen vor. Und weil der Anfang immer schwer ist und der immer so klassischerweise verbrannt wird für Publikum, fange ich einfach an, damit ihr es dann etwas leichter habt. Er wirft sich für uns in das brennende Haus. Ja, super aufopfernd. Ja, sehr gut. Der Philipp legt die Messerlatte jetzt sehr hoch und dann kommen wir. Naja, wartet mal ab. Weil eigentlich ist jetzt total schade, dass der Dominik nicht da ist, weil ich weiß, wie sehr unsere Hörenden menschliche Abgründe mögen und wie sehr sie es mögen, wenn diese menschlichen Abgründe, sagen wir, auf den Dominik prallen, um es so konkret zu sagen. Und von daher schade, dass er nicht da ist und ihr dürft ihn eben in die Richtung heute auch mal vertreten. Und was soll ich sagen, es geht wieder um ein paar Leute, die sich, sagen wir so, im medizinischen Fach ausgetobt haben mit gemischten Resultaten. Spoiler, nicht alle aus der Liste weilen noch unter uns, weil einfach schon ein paar Tage her. Aber für alle Dinge gilt, Achtung, Spoiler-Alarm, es wird teilweise etwas abgründig und vor allem, don't do this at home. Jetzt bin ich aber mal schon sehr gespannt. Genau. Dominik, ja. Dominiks Favorite war doch die Arsenfrau, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Naja, da würde ich mal sagen, der feine Herr Doktor mit der Leichenbraut. Ja, stimmt. Kam noch ein bisschen. Der hat immer ein Flugzeug gebaut, ist okay. Ja. Sagen wir so, über die Arsenfrau konnte er noch lachen. Sir Robert Walpole, geboren 1676. Mit dem fangen wir mal an. Falls ihr den schon mal gehört habt, glaube ich zwar nicht, aber das war der erste Premierminister von Großbritannien und wusste ich vor der Recherche auch nicht. Und der Gute hatte einen Nierenstein, beziehungsweise Nierensteine, was, wenn man so Leute drüber reden hört oder drüber liest, wohl extrem unangenehm ist. Und jetzt ist natürlich mit 1676 noch nicht ganz so weit mit, ja, mal eben aufschneiden, was rausnehmen, wieder raus oder zertrümmern und was es nicht da alles für schöne Möglichkeiten heute gibt, sondern jetzt seid mal ihr gefragt. Wir verwenden jetzt mal eine richtige Portion Logik. Also, das Problem zum Nierenstein ist ja, der kommt ja nicht raus. Und wenn wir so Sachen haben, die irgendwie feststecken, also zum Beispiel so dieser Klassiker, oh, ein Ring steckt auf einem Finger fest. Was hilft denn da? Was kennt ihr da so für Hausmittel? Ich habe noch eine vorbereitende Frage. Wie diagnostizieren die denn in der Zeit Nierensteine? Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sagen irgendwann, das tut sehr weh. Und die wissen natürlich auch aus Obduktionen und Ähnlichem, dass Nierensteine eine Sache sind. Ich glaube auch einmal drüber gelesen zu haben, dass Leute dann Nierensteine für so das Universal-Antidot benutzt haben. Also es gab wohl auch mal einen Koch, der war zum Tode verurteilt. Und dann hatten wir ihm gesagt, naja, entweder er wird jetzt stranguliert oder er trinkt ein Gift und kriegt dann eben so einen Stein. Und weil der hilft dir gegen alles. Und dann hat der sich beides reingedonnert, weil er gesagt hat, naja, vielleicht hilft es ja. Nee, er ist an dem Gift gestorben. Und dann war die Schlussfolgerung natürlich, das war wohl ein gefälschter Stein. Also, okay. Also ich glaube, ich tippe auf Unterdruck. Okay, Unterdruck finde ich eine sehr gute Idee. Also bei Ring am Finger kenne ich ja, da gibt es ja irgendwie so einen Trick, dass man mit so einer Schnur den Finger wickelt und dann wird der, auch wenn er schon angeschwollen ist, der Finger, dann wird er an der Stelle quasi dünner und dann kann man den Ring so ein bisschen ziehen und dann kann man die Schnur an der anderen Seite wieder aufribbeln. Genau, total eine gute Idee. Aber also es ist noch eine weitere Möglichkeit. Ich hätte jetzt auf irgendwie sowas wie ein, ich hatte das mal beim Geocachen, ja, da gab es so ein Häuschen und da war irgendwas drin und das musste man da rausholen, man konnte aber irgendwie nicht reinfassen. Das Einzige, was man machen konnte, ist, man konnte so einen Luftballon in so eine Öffnung reinschieben. Und dann musste man den da so halb reinpopeln und dann musste man den aufpusten. Und dadurch ist dann das größer geworden und aufgegangen und dann konnte man rein. So ähnlich stelle ich mir das vielleicht vor. Also ihr habt schon, finde ich, mega gute Ideen. Es war jetzt noch nicht ganz dabei. Und zwar überlegt mal, sozusagen ist es weniger der Faktor, dass irgendwo was gequetscht ist, was weg muss, sondern das, was er so rausflutschen soll. Was könnte man denn da nehmen? Ganz viel Alkohol rein. Ja, Alkohol ist schon mal eine gute Idee. Was macht noch Sachen flutschig? Naja, Schmierseife und dann ein Rudel Schwergewichtige einmal irgendwie draufspringen. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Seife ist das richtige Wort. Denn, naja, damit man so die Nierensteine wieder wegkriegt, dann nimmt man halt Seife zu sich. Und so ist wohl belegt, dass der gute Mann über so ein paar Jahre hinweg, weil so, wie gesagt, OP ziemlich riskant, hat er halt Seife gegessen. In Summe wohl so um die 180 Pfund über die Jahre hinweg. Wow. Ob's geholfen hat, wohl eher nicht. Also der hat jahrelang daran geglaubt, dass ihn das irgendwann. Okay. Ja, also du findest auch jede Menge so Charlatanerie in die Richtung, was die Behandlung von Nierensteinen angeht, wenn du da ein bisschen recherchierst. Das ist ganz, ganz fantastisch, was man da alles für einen Unsinn finden kann. Nächste Person. Königin Caroline von Bayern. Jürgen, du kennst doch sicherlich noch unsere Folge über die Egel. Es ist zwar sehr lange her, aber ich kann mich noch vage dran erinnern, ja. Für was verwendet man denn gerne Egel? Ja, rein medizinisch natürlich. Genau. Also, nein, stimmt nicht. Medizinisch und zur Fußpflege. Ja. Und was macht man da so medizinisch? Naja, Egeln. Die saugen doch Blut ab. Die machen so. Genau. Also. Kleine Küsschen auf die Füße. Ah, ja, kleine Küsschen, das ist ja schön. Also, 18. Jahrhundert ist Adelass immer noch eine Riesensache. Und, aber wir sind jetzt im 19. Jahrhundert und da ist natürlich alles anders, weil früher hat man gesagt, man holt einen Chirurgen und dann macht man so einen Adelass. Und im 19. Jahrhundert, was macht man da? Dann macht man das Adelassen mit den Blutigen. Ja, fast. Man macht es einfach selber. Es gibt da einfach so do-it-yourself Adelass-Kits, die du halt benutzen kannst. Oh Gott. Also die sind jetzt nicht so ganz im Baumarkt angeboten, aber nichtsdestotrotz war das halt eine Sache, das auch mal selber zu machen. Problem ist, wenn man dabei die Hauptschlagader trifft und dann verblutet. Und das war auch schon die kurze Geschichte von Königin Caroline von Bayern. Wenn es im 19. Jahrhundert Amazon gegeben hätte, stelle ich mir wie heutzutage diese Do-it-yourself-Tattoo-Maschinen vor, wo du einfach so ein Adelass-Kit auf Amazon bestellen kannst und dann lauter Kundenbilder, Taten auch und dann, oh Gott. Ja, ich möchte auch gerne die Kundenbewertungen dazu lesen. Ich habe mir jetzt eher so gedacht, dass man diese Egel vielleicht wie im Yps-Heft dann so als Beilage irgendwo zum Medizinjournal zum Selbstzüchten. Die müssen erst noch wachsen, so wie die Urzeitkrebse muss dann erst. Boah, aber Achtung, erst in der nächsten Folge ist dann das Futter dazu drin. Mm. Aber jetzt mal nochmal, das war doch eine hochrangige Adelige. Wie kam die denn überhaupt auf die Idee, sich selbst behandeln zu müssen? Da kann man so also, halt mal sparen. So Chirurgie ist doch ein niederes Handwerk. Ja, aber ist ja teuer und dann muss da jemand kommen und ist ja voll umständlich. Ach so. Vielleicht wird sie auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, eben. Also, die genauen Hintergründe weiß ich nicht, aber was so ein Do-it-yourself ist ja auf jeden Fall doch bis heute eine Sache. Und naja, vielleicht nicht unbedingt bei Medizin anwenden. Vielleicht war sie so eine Influencerin und wollte das Produkt so endorsen und damit quasi. Ja. Vielleicht hatte sie Aktienoptionen oder so. Oh, ja, sehr gute Idee. Das Wichtige beim Endorsen natürlich von so einem Do-it-yourself Adelass-Kit ist, dass man dann immer hinter die Spritze die eigene Hand hält, damit man ordentlich das Produkt in die Kamera zeigt. in die gute Kamera. Nummer 3. 1560 gab es einen französischen Botschafter in Portugal, der hieß Jean. Und der... Na klar. Wie sonst? Ja. Pierre. Jean-Pierre. Das sind schon alle französischen Namen, die es gibt. Danke. Hast du die Liste der französischen Namen genommen, oder? Genau. Nein. Unser französischer Botschafter sitzt in Portugal rum und, was soll ich sagen, zu der Zeit kommt ein neues Heilmittel auf den Markt, beziehungsweise wird kultiviert, dessen Name dann noch eine Sache wird und das wird als folgende Sache eingesetzt. Das hilft nämlich gegen alles Mögliche und zwar gegen Bisse, Geschwüre, Schlaganfälle, Schwindelanfälle, Asthma, Gichtkrebs und besonders gern bei Geburtswehen. Geburtswehen. Meine Güte, schwere Geburt, Menschen, die sich gegen die Geburt wehren. Ja, okay, sehr gut. Alles klar. Und jetzt die Frage, wie heißt der gute Mann mit Nachnamen? Was tippt ihr? Der Jean. Globuli. Ja. Schöne Idee. Sehr, sehr gut. Südzucker. Sucre du Sud. Was könnte man denn da? Asche war ja auch immer sehr beliebt. Ja, und überlegt mal, ihr könnt ja so ein bisschen überlegen, was gegen diese Sachen tatsächlich helfen könnte. Naja, ich war jetzt so bei Asche. Aber wie würde er dann heißen? Jean Palmal. Jean Marlboro. Oh, du bist sehr nah dran, denn sein Name ist Jean Nico. Ja. Es geht nämlich um das Nikotin. Ah, blindes Huhn. Sehr, sehr gut. Und ich stelle mir einfach wunderbar vor, wie eine schwangere Frau, die es gerade nicht gut bei den Geburtswehen, einfach so Nikotin, so hier wollen sie eine Kippe irgendwie, das ist jetzt genau das Richtige für sie. Ja, haben die wahrscheinlich aber auch dann eher wieder so Arm aufgeschnitten und irgendwo direkt eingerieben oder so, oder? Reingebröselt. Ist das so eine Urban Legend, dass früher während Operationen geraucht wurde oder hat das tatsächlich stattgefunden? Also ich bin mir relativ sicher, dass das stattgefunden hat. Das ist safe, wenn du nicht gewusst hast, wohin du abaschen sollst, dann einfach war ja eh schon offen und kannst auch ist klar. Tritt sich fest, oder was? Also in unserer Folge über Josef Lister habe ich in der Recherche einiges Widerliches über die Medizingeschichte gelernt. Unter anderem, dass da früher auch durchaus mal Publikum da war und die Leute mal, also das Beste, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Chirurg, der mit einem Fehlschnitt quasi drei Leute umgebracht hat, weil irgendwie nebendran noch einen geritzt hat und das Messer dreckig war. Und also was? Wow. Ja. So viel dazu. Ich bin mir relativ sicher, dass die auch geraucht haben. Hohe Effizienz. Ja. Sehr, sehr gut. Eine solche hatte auch Jack Mitten, geboren 1796, Landedelmann und britischer Parlamentsabgeordneter. Und was ist denn so eine, ja, Sache, was hilft denn euch gegen Schluckauf? Weil der gute Mann, der war geplagt davon, der hat's aber nicht mehr ausgehalten, es war in der Nacht und den ganzen Tag ging wohl der Schluckauf nicht weg und dann abends ging es ihm nicht gut und dann, was hilft denn euch gegen Schluckauf? Ich frage mal einfach okay, mal. Okay, also wie viele Arten kriegen wir zusammen? Es gibt Luft anhalten. Funktioniert bei mir nicht. Es gibt Erschrecken. Funktioniert bei mir nicht. Es gibt Springen. Das habe ich noch nie probiert. Hochspringen, glaube ich. Ist das so ein Ding? Ich glaube schon. Okay. Es gibt Nase zuhalten und trinken. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Es gibt auch Kopfstand. Weiß nicht, ob das funktioniert. Glaube ich. Also, wenn Springen so komisch ist, dann finde ich Kopfstand komischer. Muss man erst mal und, können. Und was natürlich auch so ganz, ganz knifflige Aufgaben lösen. Also so konzentrieren, ablenken. Ah, okay. Mhm. Also das funktioniert tatsächlich bei meinen Kindern mitunter. Bei mir hilft Luft anhalten eigentlich immer. Also okay. So, aber nicht einfach nur so, sondern so richtig mit Druck. Mit Druck Luft anhalten, das funktioniert. Sehr gut. Ich stelle mir gerade vor, wie man das alles gleichzeitig macht. Also auf dem Kopf springend, Luft anhalten, was trinken. Und erschrocken werden dabei. Erschrocken werden. Okay. Und dann eine Rechenaufgabe lösen. Ich glaube, das ist eine fantastische Idee und wäre vielleicht ein bisschen besser als das, was er gemacht hat. Weil, sagen wir so, er hat sich für eines der Optionen entschieden, in gewisser Art und Weise. Stellt euch mal vor, ihr entscheidet euch jetzt fürs Erschrecken. Ihr wollt es ausprobieren. Jetzt ist aber das Problem, ihr seid allein und es ist nachts. Was könnte man da so machen? Um den Burggraben rumwandern. Dann kann man erschreckt werden, wenn da irgendwas komisches ist. Ja, jetzt ist aber nachts Ausgangssperre und so, noch wegen Covid und so, das geht jetzt gerade nicht. Alle Lichter aus, ganz arg im Kreis drehen und dann in eine Richtung losrennen. Aber erschreckt man davon? Naja, du erschrickst dann über den Moment, wann dann die Wand kommt. Oh, das ist eine gute Idee. Dann, ja, ja. In einer Richtung ist vielleicht ein bisschen mehr Platz, in der anderen weniger. Das ist erstaunlich kreativ, Jürgen, ehrlich. Gefällt mir gut. Danke. Also mit dem Licht, finde ich, warst du gar nicht so weit weg, weil wir kommen jetzt auf die Idee, naja, ich weiß nicht genau, auf welche Idee er so ganz genau kam, aber ich reime mir das jetzt mal so zusammen, der wollte sich selber erschrecken. Und vor was hat der Mensch eigentlich so urmäßig immer Angst? Feuer. Und sehr Feuer gut, macht auch Licht. Sehr gut, Feuer. Also zünd mal einfach mal das eigene Nachthemd an. Okay. Weil der könnte davon erschrecken und dann verbrennen wir halt leider. Und seine letzten überlieferten Worte waren wohl, Gott sei Dank, der Schluckauf ist weg. Ich wollte gerade sagen, auf jeden wow. Fall hat es gegen den Schluckauf geholfen. Ja, ja. Gut. Den Punkt muss man ihm lassen. Das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Ja, was Leute so alles in Kauf nehmen, um den loszuwerden. Operation ja. Erfolgreich, Patient tot, ja. Oder wie geht der Spruch? Korrekt. Ja, es ist ja aber auch so, ne? Das ist ja so ein, man macht sich immer so ein bisschen lustig über Schluckauf, ne? Und haha, Schluckauf. Und es gibt das tut ja irgendwann Leute, höllisch weh. Die jahrelang an konstantem Schluckauf leiden. So, das muss doch die Hölle sein. Da habe ich auch einen Fall recherchiert, der jetzt auch einfach nicht lustig genug war für hier, weil da ging es dann wirklich jemand so schlecht, dass er irgendwann von wo runter gehüpft ist, von daher. Sich angezündet hat und ja, nein, das nicht. Aber das waren wohl dann irgendwie, ich glaube, 10 Jahre oder sowas, Dauerschluck auf. Der hat es mit dem Hüpfen dann falsch verstanden wahrscheinlich. Ja, schwierig jedenfalls. Etwas heiterer, weil die Person, also ich spoilere gleich ein bisschen, die Person hat die folgende Sache überlebt. Und zwar reden wir jetzt vom Ian. Und wir sind schon wieder in Großbritannien, aber jetzt in den 90er Jahren. Und zwar nicht irgendwie 18, sondern wirklich die 1990er. Also ist noch gar nicht so lange her. Quelle dabei ist The Independent, beziehungsweise auch das Buch, das ich hier habe, Das Lexikon der Geschmacklosigkeiten. Ein wunderbares Buch mit lauter Schwachsinn drin. Und der Ian hat mit 22 so einen Motorradunfall und verletzt sich jetzt am Bein. Und sechs Jahre lang hat er die ganze Zeit Schmerzen und OPs ohne Ende, also über 20 Stück. Und er sagt einfach, ihm tut das Bein einfach ununterbrochen weh und er hat ununterbrochen Schmerzen und wird seines Lebens nicht so recht froh. Und er muss dann mit so einem Spezialschuh gehen und auch das geht irgendwie nicht so richtig gut. Und im Endeffekt, der ist schlechter unterwegs als ohne Bein. Ja, und was machen wir jetzt, wenn das Gesundheitssystem halt nicht schafft, mal so das Bein abzunehmen? Er macht sich selber ab. Säge. Happy Tree Fans, erste Staffel, oder? Ja, naja, also selber ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, also, ne, schon so ein bisschen, dann, der Spirit ist da. Dann das Bein über ein Gleis legen und auf den nächsten Zug warten. Hm. Sehr richtig. Wow. Genau, dann erschrickst du auch. Genau, also wenn du da Schluck auf hast, stimmt, dann. Der geht weg. Ja, also der Ian geht jetzt zu den Gleisen. Baut sich so ein Steinhäufchen hin, ne, weil sonst wäre der. Nein, das darfst du nicht machen, dann entgleist er doch. Unterschied? Nee. Nicht für den Zug, sondern für sein Bein, damit das schön aufliegt. Gerader Schnitt. Ah, okay. Damit der, sozusagen der Schnitt in Anführungszeichen schön drin ist. Dann überlegt er sich das auch für so ein bisschen, vermutlich. Also, das war irgendwie so morgens um 4:30 oder sowas. Und zwar, wenn du jetzt so ein ICE drüber brauchst, dann haut sich da ja weg wegen des Luftzuges und so. Das ist ja super gefährlich. Und deswegen nimmt er eher ein bisschen einen langsameren Zug. Also reime ich mir jetzt ein bisschen im Nachgang zusammen. Ich finde es aber schön, wie logisch er an die Sache rangeht. Ja, ja. Also das heißt, der legt da so seinen Fuß auf die präparierten Schienen und dann kommt halt ein Wartungsfahrzeug vorbei von der britischen Bahn und fährt da so mit, keine Ahnung, Moment, 50 Sachen oder sowas, was das sind, fährt es drüber. Ich hab noch eine Frage. Liegen auf dem anderen Gleis 5 Leute, die ich kenne? Ja, aber umschalten geht nicht. Weil dafür müsste man in einem anderen Podcast reinhören. Ja, ist jetzt schon wichtig, ja, an der Stelle. Okay. Wir haben hier einen Experten sitzen fürs Trolley-Problem. Oh, ja. Sehr gut. Aber was soll ich sagen? Der gute Mann hatte dann irgendwie so gar kein Problem damit. Der hat dann, im Endeffekt hat er gesagt, naja, eigentlich sobald das Ding ab war, also null Reue, er hat so Schmerzen gehabt, das wäre jetzt nicht mehr anders gegangen. Also, er hat jetzt Tatsachen geschaffen. Der kam dann ins Krankenhaus, da haben sie es dann irgendwie versorgt und seitdem ist er wohl besser zu Fuß unterwegs. Von daher, aber wir haben jetzt gar nicht, was da alles schief gehen kann, wir ganz haben jetzt ehrlich. Irgendwie den essentiellen Teil übersprungen. Also das hat funktioniert und er ist dann jetzt nicht aufgestanden wahrscheinlich. Korrekt. Was hat er denn dann, wie muss ich mir das vorstellen? Naja, also Zug fährt über Beinrest dann gar ab und durch, dann Krankenhaus und naja, gut, weil halt der Zug das auch schon so ein bisschen ja auch zudrückt und so, hat er das alles überlebt und fein ist die Sache. Das schmerzende Bein ist ab. Also ich dachte nämlich noch, ob er sich einen Gürtel rumgebunden hat oder sowas, weil ich meine, da gehen ja auch diverse Hauptschlagadern durch. Ja, und wenn ich das richtig gelesen habe, dann dadurch, dass da halt so viel Druck durch den Zug drauf war, war das dann irgendwie wieder fein an der Stelle. Oder zumindest nicht. Druckverband gleich mit quasi. Ganz so schlimm. Ja, also die Details weiß ich jetzt auch nicht. Und ich empfehle das auch nicht nachzumachen, von daher. Und wenn der Zug schnell genug war und noch gebremst hat, dann waren die Räder am Glühen. Das heißt, es verödet auch noch gleich. Oh, perfekt. Nein, ich habe jetzt gedacht, es war ja kein glatter Schnitt. Es war wahrscheinlich eher so gepresst. Ne? Also naja, wieder, wenn du dann eine Adernpresse irgendwie anlegst, wenn du so ein Bein amputierst, würdest du ja auch erst so Klemmen daran machen an die ganzen Blutgefäße und das dann so nach und nach zunähen. Alles in einem Rutsch. Also ich hätte wirklich gedacht, dass alles passiert, außer dass dieses Bein abgeht. Ja. Das stimmt. So, der Zug fährt übers Bein, aber der Zug entgleist und dem Bein passiert einfach nichts. Aber der Lokführer stirbt, weil der geht's Zug entgleist. Geht es dem Lokführer noch gut? Hat er das mitbekommen? Ja, also von Leuten, die sonst, also ich kenne Leute, die fahren bei der Bahn. Von daher ist, glaube ich, ein Typ, der absichtlich sein Bein abtrennen möchte, im, ach ja, kein Stressbereich. Aber ja, ich glaube, das ist gar nicht, also das ist, glaube ich, gar nicht witzig für so Bahnfahrer. Ich habe da irgendwie mal, also jetzt erinnere ich mich nur ganz dunkel, aber es ist eine Statistik, dass so jeder Lokführer in seinem Leben irgendwie zwei so Leute erwischt und das ist schon echt ziemlich krass scheiße. Genau. Ja, ja, das schon, aber in dem Fall, wenn du da in dem Zug mitgefahren bist, ey, dann hast du aber schon eine geile Story dann hinterher zu erzählen. So ich hab jemanden das Bein abgetrennt. Das war eine ziemlich abgefahrene Amputation. I see what you did there. Und auch hier wieder mal wieder der Hinweis, wenn es euch nicht gut geht oder ähnlichem, ich weiß, es ist gerade alles lustig für uns, aber wenn ihr euch irgendwie nicht gut fühlt, holt euch Hilfe, das lohnt sich immer. Auch Hilfe hole ich mir jetzt bei der nächsten Person, die jetzt das nächste Thema uns vorstellen darf. Und das ist der Porsche. Ja, und zwar, ich freue mich schon die ganze Woche darauf. Wir haben ja gesagt, dass wir uns so Listen vornehmen und ich habe mir die Liste der historischen Stromausfälle vorgenommen. Und ich bin ja hier bei euch im Ach-Podcast zu Besuch und ihr macht das ja immer so ein bisschen personenzentriert. Und dann dachte ich mir, ich versuche das jetzt auch mal personenzentriert. Und deswegen möchte ich euch jetzt vorstellen den Stromschorsch. Also den Stromschorsch, den Stromschorsch gibt es natürlich nicht in echt, aber es gibt eine Person, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich gehe ganz stark davon aus, das ist der Stromschorsch. Und der hat nämlich was gemacht. Und zwar ist der Stromschorsch ist Arbeiter in bei so einem Energieversorger in den USA. Und dann haben die da Wartungsarbeiten gemacht an so einer Hauptspannungsleitung in der Nähe von den Niagarafällen. Und dann der Stromschorsch mit seinen Kollegen ist dann am Werkeln und haben sich gedacht, okay, alles klar, wir müssen das jetzt hier wieder in Betrieb nehmen. Und aber jetzt, dabei. Darf ich kurz? Ja? Haben die tatsächlich am Niagarafall den Strom abgestellt? Nicht nur bei den Niagarafällen. Wow. Entschuldigung. Wir haben einen neuen Tiefstand des Humors erreicht. Sehr gut. Es tut mir leid. Sie dürfen fortfahren. Genau. So, und die Niagarafälle, die abgestellt wurden, nein, der Stromschorsch hat dann gedacht, so, wir sind jetzt hier fertig mit den Wartungsarbeiten. Jetzt muss ich das Distanzschutzrelais wieder aktivieren und wieder einschalten. So, ihr fragt euch jetzt, was ist ein Distanzschutzrelais? Naja, ihr habt da so eine Stromleitung und über die kann eine gewisse Menge Strom laufen. Und wenn da zu viel Strom drüber läuft, dann ist das außerhalb der Spezifikation. Das Kabel reicht dafür nicht aus und es wird im Zweifelsfall zu warm und die Leitung glüht durch. Das will man verhindern. Und deswegen gibt es ein Distanzschutzrelais. Und im Wesentlichen misst das, wie viel Strom über die Leitung geht. Und wenn es zu viel ist, dann schaltet diese Leitung ab. So, das Ganze war außer Betrieb und sie haben das jetzt wieder aktiviert und haben dieses Distanzschutzrelais eingeschalten. Leider hatte es zu niedrig eingestellt. Also der Stromschorsch hat dafür gesorgt, dass diese Leitung früher abschaltet, als sie müsste. So, können wir sich jetzt im ersten Augenblick denken, besser ist es nicht so schlimm, genau schlimmer als andersrum. Das Ergebnis davon war aber ein Stromausfall in Nordamerika im November 1965. Und wenn ich sage Nordamerika, dann meine ich damit 7 Bundesstaaten, also zum Beispiel New York, New Jersey, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Vermont. Und da ging kein Strom mehr. Und auch in Ontario, also das ist in Kanada, da ging auch kein Strom mehr. Und dieses Gebiet, in dem dann kein Strom mehr ging, war umfasst 207.000 Quadratkilometer. Ich habe es für den Flo umgerechnet. Ach, danke. Es sind circa 29 Millionen Fußballfelder. Wie viele Saarländer hast du das auch? 80 Saarländer. So geil. Ich liebe es. Ah, schön. Ja, in diesen 80 Saarländern wohnen 30 Millionen Menschen. Das sind 36% der deutschen Bevölkerung. Naja, und 10 Monate später war es dann ungefähr die doppelte Anzahl an Leuten wahrscheinlich, oder? Ist das nicht immer die Mehr? Ach so, okay. Oh mein Gott. Ja, genau. Das ist einer der Mythen, die sich da ranken. Habe ich gleich auch noch was dazu. Zumindest war dieses Gebiet von diesen 80 Saarländern 12 Stunden lang ohne Strom. Also bei manchen ging es ein bisschen schneller, aber im Wesentlichen war das alles ohne Strom. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das passiert? Naja, also bei den Wartungsarbeiten hat der Stromschorsch das halt falsch eingestellt. Und dann war am 9. November, also ein paar Tage später, ein kalter Novembernachmittag. Und in den USA wird gerne mal mit Strom geheizt. Das heißt, wenn es kalt ist, schalten die Leute ihre Stromheizung an. Das heißt, wir haben einen höheren Stromverbrauch. Also fliegt die Sicherung, weil jetzt zu viel über die Leitung geht. Und die Sicherung sagt so, das ist zu viel, ich gehe mal aus. Aber erst lief es noch ein paar Tage. Also, okay. Genau, weil das war noch nicht, der Schwellwert wurde halt noch nicht erreicht. Okay. Sonst wäre es ja langweilig, da wäre er ja noch vor Ort und könnte noch was machen. Ja, eben, genau. Dann wird es ja sofort auffallen. Ja, der ganze Spektakel hat nur 5 Minuten gedauert, bis dann vorbei war, aber ich erzähle euch, wie es dazu gekommen ist. 9. November, 17.16 Uhr. Die Belastung für die Leitung ist zu hoch, der Schutzschalter schaltet aus. Und das war an der Hauptversorgungsleitung für Ontario. So, Das ist jetzt an sich noch kein Problem, weil es gibt ja mehrere Leitungen. Also es gibt ja nicht nur ein Kabel für halb Nordamerika, und sondern ist ja auch nur, da gibt es ja mehrere. Kanada. Eben, ich wollte sagen. So, genau. Daher alles gut. Deswegen hat man mehrere Leitungen und die können dann das Problem ausgleichen, indem über diese Leitungen eben mehr Strom geht. Ich vermute einen Dominoeffekt. Allerdings war das dann auch zu viel Strom für die Leitungen und die korrekt eingestellten Sicherheitsschaltungen haben dann auch den Strom weggenommen. Korrekterweise. So, wir haben gesagt, wenn eine Stromleitung ausfällt, dann wird es durch zwei andere ersetzt. Wenn die beide ausfallen, wird es durch 4 oder 8 oder 10 andere Leitungen ersetzt. Haben die so viele Leitungen? Ich weiß nicht genau, wie viele Leitungen, aber es war auf jeden Fall zu wenig, weil die konnten die Last dann auch nicht mehr ausgleichen. Und normalerweise gibt es da so ein ja? Weil ein verficktes Kabel da nicht, aber was war denn dann, während der da gearbeitet hat, da musste das ja ganz abschalten, da hätte das ja noch genauso und viel schlimmer passieren können. Aber da war es halt kein kalter Novembernachmittag. Da war es zufällig warm. Die Sonne warm. Hat okay. geschienen. Du musst ja deine Wartung entsprechend planen, ja. Naja, und ich glaube auch, dass du bei solchen, wenn du so Wartungen machst, kannst du ja auch sagen, alles klar, dieses Kraftwerk oder diese Sache liefert jetzt mal für den Rest des Landes weniger Strom, deswegen fahren andere Kraftwerke extra hoch und stellen mehr Kapazität zur Verfügung. Nee, da nimmst du zwei so Krokodilklemmerchen und dann überbrückst du das halt so lang. Das ach so, genau. Dann. Ja, das ist so der typische Herangehensweise. Ja. Ja. Oder genau. Mit einem 9-Volt-Block einfach, geht ja mal kurz. Ja, genau. Wenn man das noch einen Ticken professioneller macht, dann wendet man die N-1-Regel an, die besagt, also die 1 steht, dass eine Sache ausfallen kann und der Rest kann das ausgleichen. Und ja, diese Regel haben sie nicht angewendet. Die haben vielleicht die N-0,5 angewendet. Das hat dann nicht gereicht. Ups. So. Wie geht's dann weiter? Also der Dominoeffekt hat dafür gesorgt, dass da alle möglichen Netze ausgefallen sind. Und jetzt habt ihr vielleicht bemerkt, dass ich nur darüber geredet habe, dass die Stromleitungen ausgefallen sind. Ja, ja, die Kraftwerke waren. Ich habe mich jetzt schon gefragt, ja, was macht das Kraftwerk? Ja, das Kraftwerk stellt fest, oh, da geht zu wenig Strom raus. Wir drehen nochmal auf 11. Oder? Naja, das genau, Strom muss ja irgendwo hin. Das ist ja auch in der Energieversorgung ein Problem. Und du zahlst doch heute Leute dafür, dass wenn du so absurde Spannungsspitzen hast, also viel zu viel Strom produziert, dann brauchst du Leute, die den abnehmen und irgendwo verballern. Aber nicht im November. Alle einmal Wasserkocher einschalten für die Kraftwerke. Ja, also die Kraftwerke hatten zu viel Strom und die haben dann sehr schnell, wo sie konnten, ihre Leistung reduziert. Und auch die Kraftwerke, die sie abschalten konnten, haben sie dann abgeschaltet. Und wenn ich Kraftwerke sage, dann meine ich da so richtige Kraftwerke, also so richtig dicke Dinger, die konstant das Jahr über sonst ganz viel Leistung erzeugen und mit Wärme funktionieren. Du musst ja auch schon Glück haben, dass du die einfach mal so eben abschalten kannst. Es gibt ja auch genügend Arten von Kraftwerken, die du nicht mal eben so abschalten kannst, wo du dann wirklich irgendwo hin musst mit dem Strom. Genau. Das ist die Gefahr. Und jetzt habe ich gesagt, wie lange hat dieses Chaos jetzt gedauert? Wir haben jetzt etwa 5 Minuten oder so rum, wo der ganze Spaß passiert ist. Also da musst du auch schon, also da kannst du jetzt nicht erst noch den Strom Egon anrufen und fragen, kannst du noch ein bisschen Strom gebrauchen? Du musst da einfach wirklich schnell handeln. Ja, Moment, der heißt auch der Elektrizitäts-Egon, nicht Strom-Egon. Bring mal ein paar Powerbanks vorbei. Hopp, schick dich. Genau. Ja, genau. Ja, und das Chaos hat also irgendwie so 5 Minuten seinen Lauf genommen und dann war der große Clusterfaktor am Start. Und das haben natürlich auch Leute bemerkt. Und zwar, die meisten Fernsehstationen hatten keine Notstromaggregate und etwa die Hälfte der Radiostationen hatten da irgendwie so Notstrom. Ist und, das so, ja gut, dass die dann in so einen Chaos-Modus schalten, in so einen Katastrophenmodus und dann so Programme aussenden, so verbarrikadieren sie sich, schießen sie auf alles, was sich bewegt, Vorsicht, Außerirdische und sowas? Also die Fernsehsender auf jeden Fall nicht, weil keiner hatte mehr Strom zum Empfangen vielleicht und keinen so. Zum Versenden. Aber ja, die Radiosender haben dann auch was getan. Aber ein Radiomoderator hat es als erstes gemerkt. Und zwar sitzt er so in seinem Studio und dann merkt er, dass sein Plattenspieler immer langsamer wird und dieses Lied immer langsamer abgespielt wird. Ach, ist das gut. So, und wie kommt es? Naja, man hat da in den USA irgendwie so eine Netzfrequenz von 60 Hertz und wenn man eine Unterversorgung hat, dann sinkt die Frequenz und dann wird der Plattenspieler eben langsamer. Und er sitzt da so im Studio und hört seinen langsamen Lieder zu. Das Licht wird immer dunkler und die Musik ist irgendwann vorbei. Und er fängt. Ja, da denkst du doch gerade, okay, jetzt geht's mit mir zu Ende. Ade, schöne Welt. So. Ja, aber der ist in den Untergang gegangen, hat sich nichts anmerken lassen und hat begonnen, die Nachrichten vorzulesen. Sehr, sehr gut. Und er hat es geschafft, die erste Nachricht noch vorzulesen von einer Selbstverbrennung einer Person vor dem UN-Hauptquartier als Protest gegen den Vietnamkrieg. Und das hat er noch geschafft. Und während er ansetzt, die zweite Nachricht vorzulesen, ist dann der Strom komplett weg. 17.25 Uhr, kein Strom mehr da. Also, wir erinnern uns, um 17.16 Uhr ging der Spaß irgendwo bei dieser Hauptleitung los und 9 Minuten später war zappenduster in diesem Radiosender. Übrigens mit diesem, weil du sagst, mit diesem Netzfrequenz, wir hatten auch Schwankungen über die letzten Jahre in Deutschland, sodass ganz viele so Uhranzeiger in Herden insbesondere dann irgendwann falsch gingen. Yes. Ja. Genau deswegen. Das ist super. Das ist super gut, vor allen Dingen hat es für mich vorhin, als der Poschi das gesagt hat, schon so gut ins Bild gepasst, weil der Plattenspieler läuft langsamer, das Licht geht langsam aus, die Uhr läuft auch langsamer, du bist einfach komplett so ausgekoppelt. Ja. Und ausgekoppelt waren also viele große Orte, weil die USA so ein bisschen diffus ist und nicht immer alles gleich ist und alles vereinheitlicht war, gab es dann schon noch so ein paar andere Orte, die nicht Teil dieses großen Netzes waren, weil sie zum Beispiel nur mit der halben Netzfrequenz gelaufen sind. Die hatten dann so vereinzelt noch Strom, aber im Wesentlichen war da alles zappenduster. Aber wir hatten Glück, es war Vollmond und deswegen gab es noch ein bisschen Licht und das Chaos ist nicht sofort ausgebrochen. Wenn du jetzt die New York Times bist und du sagst, ich bringe trotzdem eine Ausgabe raus, was machen die? Sie haben es geschafft, eine 10-seitige Notausgabe zu produzieren. Wow! Und mundgemalt. Sie haben dann eine andere Druckerei gefunden, irgendeine kleine, und die hat ihnen dann ihre 10 Seiten gedruckt. Und so ist tatsächlich auch eine New York Times am nächsten Tag herausgekommen, trotz der großen Widrigkeiten. Ja, vor allem stell dir mal heute vor, irgendwas zu veröffentlichen. Und selbst wenn es ein kleines Memo ist, ohne Strom, einfach. Tatsächlich habe ich mich wirklich gefragt, wie das hier bei so Lokalzeitungen ist oder bei großen Zeitungen heutzutage. Was sind da die super duper Notfallpläne, wenn die IT abbraucht oder irgendwas anderes kaputt geht? So, was macht man jetzt nachts, wenn es dunkel ist und man nichts zu tun hat? Es gab tatsächlich nur 5 Plünderungen und nur 5. Das ist tatsächlich. Ja, und das ist, ich habe auch gedacht, okay, 5 Plünderungen ist ja ganz schön viel, aber die Nacht auf den 10. November war die mit den wenigsten Verbrechen in New York City ever. Ja, glaube ich sofort. Glaube ich sofort. Okay, es gab 5 Plünderungen. Ruhige Nacht. Sehr gut. Na gut, aber ich glaube, es ist ja auch, dass dann alle neugierig sind und rausgehen und gucken und wenn da so viele Leute sind, plus wenn du nicht irgendwo rein kannst, wegen Strom und sowas, Aber du hast doch so das Bild von dem Doomsday-fürchtenden Amerikaner, der sobald irgendwo der Strom ausgeht, packt er seine Schrotflinte, rennt raus und wer seinen Laden nicht zugenagelt hat, der wird hier Scheibe eingeschlagen und leer geräumt. So, das Bild herrscht doch vor, oder? Wenn keiner mehr was sieht und keiner mehr eine Taschenlampe hat mit Batterien, dann können die auch, wissen die nicht, was sie mitnehmen sollen. Ja, und warum soll ich mir einen Fernseher plündern in dem Laden, wenn es keinen Strom gibt? Ja, ich glaube, dass denen das daheim auffällt, im Zweifelsfall. Ja, bestimmt. Es gab nur 5 Plünderungen, aber im Gegensatz dazu, 1977 gab es nochmal einen Stromausfall in New York und da gab es massive Plünderungen und Brandstiftungen. Siehste? Also, sie verhalten sich nicht immer gleich. Ich kann ja schon mal einen kurzen Vorgriff machen. Der Mond war nicht da. Ja, es war ja auch Vollmond, ne? Also, es macht ja auch was mit den Leuten, ne? Ja, und die ganzen Werwölfe. Ja, eben. Falls ihr euch fragt, was die Leute so gedacht haben, naja, es war so ein bisschen noch kalter Krieg. Und die Leute, also manche Leute haben gedacht, es beginnt jetzt so ein Atomkrieg. So, da willst du dich dann auch eher daheim einkasernieren und eher nicht rausgehen und dann von dem Atomkrieg erfasst werden. Und sie hatten auch Angst, dass ausländische Mächte dann irgendwie große Sabotage machen. Und ich habe ja gesagt, dass die meisten Radiostationen ausgefallen sind. Es gab keine Fernsehsender und du hast keine Möglichkeit, mit den Leuten zu kommunizieren. Und wenn die Leute im Unklaren gelassen werden, dann denken sie sich halt was aus. Und deswegen gab es viele Leute, die dachten, das sind UFOs gewesen, die das jetzt hier verursacht haben. Und tatsächlich wurden auch mehrere UFOs in der Zeit gesichtet. Da waren sich ganz viele Leute super sicher. Und zum Beispiel gab es einen unklaren Blitz in der wolkenlosen Nacht. Und da haben die Leute gesagt, naja, also klar, UFO eindeutig. Klar. Später hat sich dann herausgestellt, dass das vermutlich einfach nur ein Lichtbogen war, der zwischen so einer Hochspannungsleitung und dem Baum hochgeblitzt ist. Hm. Aber also ich hätte jetzt ja wirklich erwartet, dass es da so Notfallpläne in so einem Radiosender gibt, ja, dass die irgendwie mit Notstrom dann anfangen, echt so ein Notfallprogramm zu senden und dass dann alle durchdrehen und sagen, oh, die Russen kommen oder die Außerirdischen oder sonst irgendwas und dass dann echt die Hölle losgeht. Und ich hoffe, dass irgendjemand von diesen Notfallplänen vorsieht, dann Moskau von Genghis Khan zu spielen. So, aber man kann ja jetzt ja nicht die ganze Nacht das nur so duster lassen, man muss ja auch mal irgendwas dagegen tun. Und jetzt haben wir festgestellt, die Kraftwerke sind aus und die würde man gern wieder einschalten. Aber ich habe gesagt, es sind so richtige Kraftwerke. Also nicht irgendwie so ein Wasserkraftwerk, da drückt man auf den Knopf, da fließt das Wasser wieder, fertig. Sondern es sind so Kraftwerke, die brauchen Temperatur, um Temperatur zu produzieren. Also du hast da zum Beispiel irgendwie so ein Getriebe und wenn das kalt ist, dann zieht sich das Eisen zusammen und dann lässt es sich nicht einfach so andrehen. Das heißt, du brauchst Strom, um Strom zu erzeugen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn all deine Kraftwerke aus sind. Sie hatten dann Glück, es gab da so ein paar wenige Kraftwerke, die sind weitergelaufen und die konnte man dann einschalten. Und dann haben sie diesen Clusterfuck oder diesen Dominoeffekt rückwärts abgewickelt. Sie haben irgendwo angefangen, jetzt hier mal wieder so ein Kraftwerk einzuschalten, hier mal wieder so ein Kraftwerk einzuschalten. Und dann konnte man die nächsten und die nächsten einschalten. Ist ja aber auch interessant, das heißt, die Kraftwerke sind irgendwie so verkabelt und vernetzt, dass nicht gleich alle Verbraucher dranhängen, sondern vielleicht erst auch noch andere Kraftwerke, dass du dann sozusagen so Energie, um es auf Netzwerk-IT-Sprech zu sagen, in der Gegend rumrouten kannst. Ja. Weil sonst hättest du ja sofort so, wir machen das eine Kraftwerk ein und alle Leute machen erstmal einen Fernseher an, um zu gucken, was passiert ist. Naja, so über das genau. Hochspannungsnetz halt wahrscheinlich irgendwie. Aber was für eine Zeit waren wir da? Gab es da noch keine Atomkraftwerke? Weil die hätten ja irgendwie eh weiterlaufen müssen, oder? Also es waren 1965. Und in dem Artikel wird jetzt nicht genau gesagt, was für Kraftwerke das alles waren. Aber auch wenn du dein Atomkraftwerk runterfährst, musst du das auch erstmal wieder anfahren. Ja, aber das kannst du ja nicht mal von heute auf morgen abschalten, so das geht ja nicht. Also meine Hoffnung wäre, dass es für so Atomkraftwerke schon so eine Schnellabschaltung gibt, weil sonst hast du irgendwie im Zweifelsfall ein Problem. So, das wäre meine Hoffnung. Ja, im Zweifelsfall eine große Welle drüber und spült schon dann alles weg. Haben wir ja gesehen, dass das gut funktioniert. Ja. Es gibt das Konzept von Schwarzstart und das müsst ihr euch so vorstellen, damit ein Kraftwerk keinen Strom von anderen Kraftwerken braucht, um zu starten, hat so ein Kraftwerk einfach so ein Dieselaggregat nebendran stehen. Jetzt habe ich gehofft, so ein Fahrrad einfach. Ja, das reicht vermutlich nicht aus für die Art von Kraftwerk. Nee, aber damit machst du dann das Dieselaggregat an und mit dem Dieselaggregat fährst du dann das Kraftwerk hoch. Genau. Sie waren dann erfolgreich und Brooklyn hatte ab Mitternacht wieder Strom und ganz New York hatte dann ab 7 Uhr wieder Strom und sie haben dann tatsächlich auch Gegenmaßnahmen eingeleitet und sie haben das Stromnetz ab dann besser überwacht und haben hier nicht mehr N-0,5 gemacht, sondern N-1 oder N-2, je nachdem, was für ein Sicherheitslevel du da haben möchtest. Und jetzt ist der Strom da besser verteilt und die Hoffnung ist, dass es jetzt nicht mehr zu so einem krassen Clusterfuck kommt. So, was machen die Leute, wenn sie jetzt daheim sind? Es ist kalt in der kalten Novembernacht. Pimpern! Die New York Times hat berichtet, dass es 9 Monate später viele Kinder gab. Das glaube ich nicht. Sie haben sich darauf berufen, dass Ärzte das behauptet hätten. Aber es gibt eine Studie von der Universität North Carolina. Jetzt bin ich gespannt. Die konnten keinen signifikanten Anstieg festmachen. Ja, das ist so leider ein Mythos, aber das passt so schön. Das ja, es wäre so schön, aber es ist halt Quatsch. Ja. Es gibt einen Film, der heißt Wo warst du, als das Licht ausging? Und der hat dieses Szenario als Rahmenhandlung. Na, vor allem, vielleicht haben sich einfach die Partner jeweils gar nicht gefunden. Weil es war einfach finster im Haus und dann, ja, wie soll das auch gehen? Da kannst du dich erschrecken und dann geht der Stuhl auf jeden Fall weg. Ja. Eine saß im Fahrstuhl 12 Stunden lang. Ja, genau. Und, ja. Ja, oder noch blöder, du findest nicht den eigenen Partner, sondern versehentlich jemand anders. Oh, das ja. Macht jetzt für die Kinderstatistik keinen Unterschied. Stimmt. Ich habe euch noch 2 weitere mitgebracht. Die werde ich jetzt nicht mehr so ausgiebig behandeln, weil im Wesentlichen passiert was Dummes und dann ist der Strom weg. Aber ganz kurz, was wurde eigentlich aus unserem Helden jetzt in der Geschichte? Musste der das Ganze zahlen? Weiß ich nicht. Das, also wie gesagt, den Namen Schorsch habe ich mir nur ausgedacht, aber es hat halt einer da den Fehler gemacht. Es ist jetzt nicht überliefert, wie der heißt. Und der Schorsch, der hat sich danach auf eine Schiene gelegt, seine Beine abfahren lassen und dann die Versicherung geprellt. Beide Beine. Ja, ich erzähle euch jetzt noch was über die Schweizer Bahn, die immer so pünktlich ist. Und zwar hatten die zwei Kraftwerke und dazwischen waren drei Verbindungsleitungen zwischen den zwei Kraftwerken. Und dann haben sie Bauarbeiten gemacht und haben deswegen zwei dieser Leitungen außer Betrieb gesetzt. Sie hatten in ihren Dokumenten nachgeschaut und haben festgestellt, alles klar, die Leistung, das können diese Kabel hier locker. Stellt sich raus, können sie nicht. Die Dokumentation war falsch. Und deswegen gab es eine automatische Abschaltung wegen Überlast. Und was dann passiert ist, ist ein Netzsplit. Es gab dann den Süden und den Norden von der Schweiz. Im Süden wurden die Kraftwerke abgeschalten, weil zu wenig Last auf den Kraftwerken war. Im Norden wurden die Kraftwerke abgeschaltet, weil zu viel Last auf den Kraftwerken war. Ist das großartig? Also schlimm, aber großartig. Und die in der Mitte haben sich komplett neutral verhalten. Genau. Typisch Schweiz. Die Mitte waren in der Schweiz. Das hat dafür gesorgt, dass 200.000 Pendler in 1.500 Zügen gefangen waren. Und das Ganze war im Hochsommer. Und die Klimaanlage ist deswegen ausgefallen. Und da sagt man immer, die Deutsche Bahn soll sich ein Vorbild an der Schweiz nehmen. Offensichtlich tun sie das hat schon. Hat sie das getan, ja. Wie lang ging das Ganze? Ein paar Stunden, ich weiß es nicht genau. So, und jetzt kommen wir nochmal, wir waren jetzt in den USA und in Kanada. Jetzt waren wir in der Schweiz und jetzt kommen wir nochmal kurz ins Münsterland. Am 25. November 2005 ist da nämlich der Strom ausgefallen. Da war nämlich der Thorsten. Ah, jetzt haben wir wieder eine Person gebunden. Da war nämlich der Thorsten, das Tief-Thorsten, unterwegs. Und das hat super viel Schnee regnen lassen. Schneien lassen, oder? Ja, super, super viel Schnee schneien lassen. Außer und es war zwar Schneeregen. Tatsächlich war es mehr Schneeregen. Es ist über 50 Zentimeter Schnee gefallen. Und der Schnee war sehr nass. Und deswegen war er sehr schwer. Und er hat sehr gut gehaftet. Und wo hat er gehaftet? An den Strommasten. Die Strommasten oder fallen an den Stromleitungen und die Stromleitungen sind vereist und wurden dadurch immer schwerer und wo Schnee ist, kommt noch mehr Schnee hin und die wurden immer schwerer und schwerer und dann sind diese Masten einfach wie so Zahnstocher abgebrochen und in der Wikipedia gibt es da so ein Bild, das sind so 4 oder 5 von diesen Strommasten in einer Reihe und die sind einfach so abgebrochen, so der obere Teil. Und das ist an vielen Stellen passiert, weil auch egal, ob der Strom jetzt an oder aus ist, es kann immer noch passieren irgendwo. Außerdem sind viele Bäume dann umgeknickt und auf die Stromleitung gefallen oder Äste sind runtergefallen und haben Kurzschlüsse verursacht. Das Ganze hat dafür gesorgt, dass 250.000 Menschen ohne Strom waren in 25 Gemeinden. Hier, und das mitten im Winter, das ist ja auch keine schöne Sache. Ja, und nach 4 Tagen waren noch immer nicht alle so wieder so richtig am Strom. Das technische Hilfswerk hat geholfen und hat dafür gesorgt, dass so eine provisorische Stromversorgung aufgebaut wird. Also die haben dann da irgendwo aufs hinterletzte Kaff so ein Dieselaggregat gezogen und haben das dann mal einmal in dem Ort angestöpselt und dann gab es da wieder so ein bisschen Strom. Die Reparatur insgesamt hat mehrere Wochen gedauert. Sie haben quasi den ganzen Ort überbrückt. Starthilfe gegeben. 9-Volt-Block. Und jetzt gibt's auch hier wieder den Mythos, dass 9 Monate später sehr viele Kinder geboren worden wären. Das stimmt aber nicht. Aber RWE, also die für den Stromausfall verantwortlich sind, hat jeder Familie, die ein Kind zwischen dem 10. und 25. August 2006 geboren haben, 300 Euro gezahlt. What? Only mistakes. Sehr gut. Ja, das cool. War der Stromausfall schön. Im Münsterland. Schöne Geschichte. Vielen Dank. Gerne. Ja, jetzt hatten wir erst ein bisschen Medizinfakten, dann jetzt zur Engineering und Stromkram. Mit was überrascht du uns denn, Jürgen? Also, ich habe mir gedacht, wir müssen irgendwie unsere Podcasts zusammenbringen und das nicht nur so auf der Oberfläche, ja, so irgendwas mit Geschichte und irgendwas mit Wikipedia, sondern auch so richtig den Spirit, ja. Mhm. Und dann habe ich in mich reingespürt und habe mir gedacht, naja, wir machen ja oft mal ganz so ein bisschen Listen und so, chronologische Listen, ja, das ist irgendwie ganz gut. Und bei den anderen geht es hauptsächlich darum, dass der Bodycount möglichst hoch ist. Meine ich. Mhm. Und dann bin ich über eine Liste gestolpert, die hat mich wirklich jetzt tagelang begeistert. Das ist so eine Mischung aus Best of Darwin Awards trifft auf America's Funniest Home Videos, so ein bisschen. Und zwar ist es okay. die List of Unusual Death, also die Liste der unüblichen Todesfälle. Und die hat läppische 370 Quellenangaben unten drunter. Also es ist ganz überschaubar. Deswegen habe ich es auch jetzt versucht, ein bisschen einzudampfen. Ich habe mir vorgenommen, ich bringe euch nur 10 mit. Es sind auch dann leider ein paar mehr geworden und 20 hat auch nicht ganz gereicht. Aber es sind so 20-ish. Ja. Du hast quasi ein neues RTL-Sendungskonzept. Die 10 lustigsten Tode. Jetzt. Genau. Dann aber auch wieder so moderiert mit so Leuten, die dann immer so von unten reinploppen, so blüb, blüb. Ja. Und dann so Dirk Macht, der moderiert und ist auch noch selber auf der Liste wahrscheinlich. Du bist ja mit dem Greenscreen, Philipp. Das stimmt natürlich. Feel free. Ich habe das jetzt, weil wir die Diskussion ja auch schon oft hatten, ne, was ist das jetzt, eine Top-Liste? Ja, wird das jetzt immer spektakulärer? Und so, nein, es ist eine chronologische Liste. Ja. Dementsprechend fange ich an, 620 vor Christus, mit Draco von Athen. Der ist ein Gesetzesreformer und zwar einer, der hat sich ganz viel um so Mörder und Totschläger und was passiert da, wenn jemand stirbt und wer ist dafür verantwortlich und so, hat er sich um Recht gekümmert. Und er war so beliebt, dass er irgendwann mal in Ägina in einem Theater auf eine Bühne geholt wurde und von der Crowd total abgefeiert wurde. Ja? Also die haben alle gejubelt und es war voll der Rockstar und die waren so außer sich, dass sie ihre Hüte und ihre Jacken auf die Bühne geworfen haben und den regelrecht damit zugeschüttet haben und begraben. Und der ist dann auch leider darunter erstickt. Oh. Erstickt? Unter den hinzugewürfenen Hüten? Ja. Okay. Wow, Alter. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwie so ein Steinhut dabei war oder so, den in den Kopf getroffen habe, aber nee. Unter du bist Hüten zu gut für diese erstickt. Bühne und das als Drohung. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten. Kennt ihr das Verlangen, wenn ihr sowas esst, wie zum Beispiel Trauben oder Erdnüsse oder irgendwas, dass ihr das unbedingt einfach hochwerfen müsst und mit dem Mund auffangen? Aber hallo. Ja. Ja. Es kennt auch Claudius Drusus, der älteste Sohn vom späteren Kaiser Claudius. Aber der aß gerne Truthähne, ganze. Nee. Also da weichen jetzt die Quellen ein bisschen voneinander ab. Ja. Der soll im Jahr 20 nach Christus, soll er nach einem Traubenwurf, die der dann mit dem Mund gefangen hat, erstickt sein. Oh. In der deutschen Wikipedia ist die Rede von einer Birne, wo ich jetzt nicht genau weiß, wo so eine Übersetzungsungenauigkeit herkommt. Ist auch nochmal was anderes, ob eine Birne oder eine Traube im Hals stecken bleibt. Also mit einer Birne wird es irgendwie plausibler, finde ich. Ja, aber wenn dir so eine Traube mit viel Wucht, ja, wenn du die mal so richtig hoch, ne, dann kommt die ja auch entsprechend schnell runter. Also das kann schon schief gehen. Ja. Vielleicht war es eine sehr kleine Birne oder eine sehr große Traube. Im Jahr 268 wird der heilige St. Lawrence im Zuge der Verfolgung von Kaiser Valerian gegrillt. Also so richtig. Die binden den auf einen Spieß und schüren ein Feuer unter dem. Und das war ein bisschen ein witziger Typ, der hat dann noch so richtig Scherze gerissen. Also soll er dann gesagt haben, dreht mich herum, auf dieser Seite bin ich durch. Und so. Der hat es ziemlich mit Humor genommen und dementsprechend wurde er später dann auch heilig gesprochen und er ist heute der Schutzheilige der Köche und der Comedians. Oh, wirklich? Das ist mir grundsympathisch. Finde ich fantastisch, eine sehr schöne Anekdote. Was ist das schlimmste körperliche Gefühl, das euch spontan einfällt? Schmerzen? Ja, Ohnmacht? Schmerzen ist mir ein bisschen zu unkonkret. Ohnmacht spürst du nichts mehr, ist doch okay. Nee, Ohnmacht, ich meinte jetzt so Ohnmacht im Sinne von handlungsunfähig, völlig ausgeliefert. Ach so, Also ich habe es gerade verspürt, bevor wir hier eine kurze Pause gemacht haben. Für mich ist es klar, wenn man ganz dringend pinkeln muss. Und es gab da in Dänemark, gab es Tycho Brahe, glaube ich, spricht man aus. Das war also der bedeutendste Astronom Dänemarks. Und sehr zu seinem Leidwesen war es auch ein Adliger, der sehr viel Wert auf Etikette gelegt hat. Und der soll 1601 mal an einem Bankett teilgenommen haben, wo er sich vehement geweigert hat, aufs Klo zu gehen, weil das der Etikette widersprochen hätte. Und es ist jetzt nicht genau überliefert, oder mir zumindest ist es nicht klar, wie lange dieses Bankett gedauert hat. Aber es war dann tatsächlich so, dass er irgendwann nach vielen Stunden nach Hause gekommen ist und dann sich endlich erleichtern wollte und dann kam plötzlich nichts mehr. So, dann ging es nicht. Ja. Und dann konnte er so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Also der Druck hat dann auch nicht abgenommen und es ging dann 11 Tage so zu und dann ist er an Blasen- und Nierenversagen gestorben. Das ist ja auch eine Sache, die nach OPs, oder dass man da sehr drauf achtet inzwischen, dass Leute genau eben das nicht tun, dass sie irgendwann auf die Toilette gehen und sonst wird er mal nachgeholfen mit Katheter und Co. Ja. Also das kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass das überhaupt Menschen möglich ist, ja. Nee, du vergiftest dich dann auch selber von innen. Das ist ganz, ganz fieselig. Aber Gottes Willen, warum erzählt ihr sowas? Das wäre ich nie wieder los. Ja, zu im eurem Übrigen Amüsement. Oder ja, zu meinem. So. Wer von euch muss schon auf Toilette? Da kann ich direkt ein bisschen anschließen. Es gab so einen komischen, ich weiß gar nicht, ich glaube Radio-Contest war es, mit dem genialen Titel Hold Your Wii for a Wii. Also halt deinen Pipi inne, um eine Wii zu gewinnen, als die damals halt der heiße Scheiß war und überall ausverkauft. Spoiler, es starb jemand dabei. Von daher nicht ganz so cooler Contest. Mach das nicht nach. Hat er die Wii bekommen wenigstens? Weiß ich nicht. Oh Gott, das ist die Frage, die ich da dran interessiert. Ja. Wirklich. Ich finde ja diese amerikanischen Erfolge oder so. Diese amerikanischen Contests sind ja eh so geil. Ja, wir haben jetzt gerade mit meiner Frau habe ich My Name is Earl nochmal komplett gerewatcht. Eine sehr, sehr unterbewertete Show. Also die ist wirklich fantastisch. Finde ich sehr, sehr lustig. Ja, ich kann es voll empfehlen. Und wie unbefriedigend von 1 bis 10 für dich ist es, dass das kein Ende hat? Oh, mega, mega. Es ist unfassbar schlimm, oder? Ich habe es nicht mehr im Gedächtnis gehabt, dass das kommt. Habe aber dummerweise kurz vorher nachgelesen, wie viele Staffeln es gibt. Und dann stand, oh, das endet mit einem großen Cliffhanger. Und ich so, nein, scheiße, da war ja was. Und dann war ich zweimal tierisch frustriert. Hast du Raising Hope auch geguckt? Das ist ja dann von ähnlichen Machern. Ist auch sehr lustig, aber leider nicht ganz so köstlich. Nee, das nicht, aber es ist wirklich fantastisch. Ich empfehle es auch immer wieder. Ich habe mich sehr gefreut, als ich es bei dir letztens gelesen habe. Sehr schön. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, ist, die Amis machen ja immer so geile Wettbewerbe und so. Ne? Also die stellen sich dann alle um ein Auto rum und jeder muss die Hand drauflegen und der als letztes noch die Hand drauf hat, der kriegt das Auto. So. Und sowas machen die halt ernsthaft. Sowas habe ich auch schon mal gesehen. Ja, das machen die halt ernsthaft. Und das finde ich irgendwie schon auch witzig. So, das, da kann ich, dem kann ich einen gewissen Spaß abgewinnen. Wenn dann jemand dabei stirbt, naja, okay, aber ja, ist trotzdem witzig. Ein bisschen witzig ist trotzdem. Bei denen ging es dann auch nochmal deutlich schneller, weil die Person, die davon gestorben ist, hat sich wohl ungefähr, also so über 7 Liter reingeballert, weil das war halt so ein lauter Leute, die mitmachen, hier trink ein Glas Wasser, Viertelstunde später, hier trink ein Glas Wasser, wer zuerst aufs Klo muss, hat verloren. Ja, das ist so ein Radioscheiß, ne? Wir haben ja nur eine Dreiviertelstunde, also los! Ja, genau. Ja, die wollten es dann auch wirklich hart, also ja. Fünftens. Jean-Baptiste Poquelin de Molière. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Nein. Der segnet Molière. Nein, doch. Der eingebildete Kranke? Genau. Ah, das ist ein gutes Stichwort. Danke, Philipp. Sehr gutes Stichwort. Weißt du auch, wie er gestorben ist? Nein. 1673 an Tuberkulose. Oh, die alte Freundin, die Tuberkulose. Jetzt ist es eine richtige Achtfolge. Genau. Deswegen ist es auch hier drin. Also, das ist jetzt noch nicht so, wahnsinnig spektakulär, gebe ich zu. Wichtige Frage: Hast du auch noch einen Golfer später dabei? Nein, aber Sport kommt auch noch. Sehr schön. Du hast ihn jetzt einfach nur, weil er Tuberkulose hatte. Da hast du aber Glück, dass du jemanden gefunden hast. Das ist sonst auch niemand passiert. Ja, gab es sonst keinen. Eine Geschichte. Nein, das Schöne, also ich mache jetzt mal Anführungsstriche in die Luft, aber die sind nur zum Alibi. Das Schöne an dem Tod von Molière ist, er ist auf der Bühne gestorben, während er den eingebildeten Kranken gespielt hat. Oh, das schaut man nicht jeden Schauspieler ist. Das heißt, er hat in der Rolle aufgegangen. Er hat auf der Bühne einen Hypochonder gespielt, sehr, sehr überzeugend, wenn man den Kritikern glauben darf. und okay, es ist ein bisschen übertrieben zu sagen, er ist auf der Bühne gestorben, sagen wir mal so. Er hat angefangen, auf der Bühne zu sterben. Also er ist irgendwann leblos einfach auf seinem Stuhl gesessen und sie haben ihn dann mit diesem Stuhl später nach Hause getragen und dort ist er dann gestorben. Molière, sehr schön. Und dann nochmal applaudiert. Das mich so viel mehr, als es sollte. Das ist furchtbar. Mathilda von Österreich. Die wird 1867 zum Opfer ihrer Zigarettensucht. Und jetzt nicht so, wie man das üblicherweise vielleicht sich denken würde bei Zigaretten. Wenn jemand Kette raucht, auch das nicht. Kette naschen? Sie hat geraucht, aber der Vater durfte es nicht wissen. Der Vater, Erzherzog Albrecht, sehr, sehr konservativer österreichischer Adliger. Und der musste, also sie musste sich immer verstecken, wenn sie rauchen wollte. Und einmal hat er sie erwischt und dann hat sie ganz schnell ihre Zigarette so hinter sich und ans Kleid. Und das Kleid hat dann dementsprechend Feuer gefangen und sie ist leider verbrannt. Ups. Hat die auch Schluck auf gehabt? Dann nicht mehr. Ah, okay. Nie wieder. Und schiebe ich jetzt gerade noch hinterher, wo wir gerade bei Österreich sind. Wisst ihr, wie Sissi gestorben ist? Die ist auch abgestochen worden und ist auf ein Boot gegangen und hat es nicht gemerkt. Ganz genau. Die ist abgestochen worden von dem Meuchelmörder, hat aber ein Korsett an und das hat so lange dann auf diese Wunde gedrückt und Kompression drauf gegeben, dass ich es erst jetzt Stunden später dann quasi gemerkt hat. Ich habe doch gerade die Bonusfolge A gewonnen, oder? Ja, aber hallo. Schon mal nicht schlecht, ja. Und die wollte ich eigentlich rauslassen und dann hat es mir eingefallen, dass mir der Björn vom Hobbyquerschnitt neulich erzählt hat, dass die Sissi gekifft hat wie blöde und dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt irgendwann mal im Podcast loswerden und deswegen ist jetzt Sissi ja auch mit drin. So. Siebtens, Clement Vallandigham. Philipp, die habe ich von dem schon mal erzählt. Du kennst ihn vielleicht. Das war ein Strafverteidiger in den USA und der hat 1871 einen Mann verteidigt, der wegen Mordverdacht vor Gericht stand, also wegen Mord angeklagt war. Klingt verdächtig. Und die Verteidigung war, mein Klient hat den nicht erschossen, das war Selbstmord. Und jetzt waren aber die Bedingungen so ein bisschen merkwürdig und es war irgendwie nicht so ganz klar und eigentlich konnte keiner glauben, dass mit den ballistischen Gegebenheiten und so weiter, dass der sich selber hätte erschießen können. Also hat der findige Anwalt seine Pistole rausgezogen und hat es einfach mal demonstriert. Ja, und hat, ja, und das war so und das hat er natürlich, er ist ja nicht doof, ja, hat er sich vorher schon überlegt gehabt, hat die ganzen Kugeln aus seiner Pistole. Er war dann aber doch ein bisschen doof, weil er hat die falsche Pistole mitgenommen. Und dann stand er also doch mit einer geladenen Knarre da und hat demonstriert, wie sich das Mordopfer selbst erschossen hat. Ach. Und sein Klient wurde freigesprochen. Es erinnert mich immer ein bisschen immer an diese, nein, der Chemieunfall war völlig ungefährlich für alle. Hier wollen sie nicht einen Schluck Wasser trinken von dem Wasser, das jetzt hier überall angeboten wird. Ich bin gerade nicht durstig, danke. Ja, aber tatsächlich, also das mit der Selbsterschießung, ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir auch schon mal, wo sich der ein Buchautor so in seine Rolle immer reinversetzt hat, dass er dann in seinem Schreibzimmer saß und die Knarre sich quasi an den Kopf gehalten hat und quasi abgedrückt hat, aber er hat vorher alle Kugeln raus, außer die halt im Lauf war. Außer die. Und der hat sich dann auch selbst erschossen. Passiert wohl. Wahrscheinlich sogar häufiger, als man denkt. Aber in dem Fall fand ich es schön, weil es hat zumindest zu einem Freispruch geführt. Hat sich mit seinem ganzen Wesen da eingebracht für seinen Mandanten. Mit Leib und Seele. Aber hallo, voll reingeworfen. George Herbert, der 5. Earl von Carnarvon. Der ist spannend, weil der am Fluch einer Mumie gestorben ist. Also eigentlich an einem Moskitobiss, der ungefähr zeitgleich halt war mit seiner Suche nach dem Grab von Tutanchamun. Und dem geht so ein bisschen, nachdem ist so ein bisschen dieser Mumienmythos oder damit hat er so richtig Fahrt aufgenommen. Also weil dann natürlich er wurde verflucht vom Pharao und ist deswegen gestorben. Captain, ist eigentlich geil, wenn du heute so alte Flüche anschaust, ist es ja sowas wie Zapralot und ähnliches, wenn du in der Literatur findest oder so Sachen, die du heute harmlos findest. Und wenn das so lange her ist, wie jetzt zum den Pharaonen zurück, dann müssen doch eigentlich diese Aussagen und ähnliches total harmlos wirken für heute. Also Zapralot. Von daher ist doch so ein Fluch gar nicht so schlimm. Wirkt auf mich wirklich harmlos. Muss ich dir recht geben. Ich bin ganz schockiert, völlig. Captain Thomas Zapralot. Mantell, das war der Pilot eines P-51 Mustang-Kampfflugzeugs und der hat am 7. Januar 1948 ein unbekanntes Flugobjekt verfolgt. In Kentucky, also in den USA, und bis dahin relativ unspektakulär. Er hat dann eine Bruchlandung hingelegt, was jetzt an sich auch noch nicht so wahnsinnig spektakulär ist, weil aber bis heute nicht so richtig geklärt ist, was er da eigentlich verfolgt hat, gilt er als der erste und ich glaube sogar bis heute einzige Mensch, der als Folge einer UFO-Sichtung verstorben ist. Aha. Also der hat vielleicht seinen eigenen Schatten gejagt und dann ist gegen den Baum geflogen und ist jetzt in den Geschichtsbüchern. Sehr schön. Krass. Ihr wolltet Sport, ihr kriegt Sport. Dick Wertheim oder Dick Wertheim stirbt 1983 auf dem Tennisplatz. Und er ist Linienrichter und bekommt einen Tennisball zwischen die Beine. So sehr, dass er dem Stuhl kippt. Zwischen die Beine. Ja, und das Zeitliche segnet. Ein Ball, so voll gehen. In die Leisten. Das ist, glaube ich, auch so eine typische Situation von da lachen erstmal alle und dann ebbt es so langsam ab. Ich glaube, jede Person mit dem passenden untenrum, der da mal irgendwo was abgekriegt hat, geprellt oder irgendwas, weiß, dass das wirklich sehr unlustig sein kann. Ja, das ist, glaube ich, auch für Frauen unlustig. Und tatsächlich passieren auch im Sport relativ viele so tödliche Zwischenfälle, zum Beispiel auch im Baseball. Da ist mal 2018 erst. Nach 50 Jahren, in denen nichts passiert ist, ist 2018 Linda Goldblum von einem Baseball getroffen worden. Die war 79, ja, und wurde von so einem Foulball getroffen, also von einem, der quasi nicht ins Feld ging, sondern irgendwie neben raus. Und auch beim Eishockey. Also da war, Moment, habe ich auch eine Jahreszahl? Im Jahr 2000 irgendwas, ich habe nicht die ganze Jahreszahl. Die war 13 und wurde von einem Eishockey-Puck an der Schläfe getroffen. Also, ja, das war mies, das kenne ich tatsächlich. Vor allen Dingen, da ist der Puck durch die Plexiglasscheibe durch. Genau. Wow. Also Sport zugucken ist schon Mord. Nicht nur Sport ausüben, würde ich mal sagen. Dann lieber ordentlich duellieren am Marktplatz. Dann weiß ich. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn. Ja, sorry. Die Frage, die ich mir stelle, wenn du in so einem großen Sportstadion bist und du hast da, sagen wir mal, 2x11 Leute auf dem Fußballplatz, aber du hast super viele Leute außenrum. Und statistisch gesehen sterben halt regelmäßig Leute. Und sterben im Publikum mehr Leute einfach an Altersschwäche als auf dem Spielplatz. Ich werde dir ein kleiner Spoiler, ich werde die Statistik im Laufe dieser Liste nochmal verändern. Oh, das ist schön. Aber ich bin auch immer wieder erinnert an ein neues Subreddit oder ein altes Subreddit, das ich für mich neu entdeckt habe und das ich auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Podcast war, deswegen sage ich es einfach nochmal. Das heißt Fuck You in Particular. Und da geht es quasi nur um so Dinge, wo eine große Menge an Leuten irgendwie dasteht und es passiert aber nur einem was. Und so ein bisschen in die Richtung geht es auch mit dem Puck und mit dem Tennisball und ja. Elftens. Es ist nicht nur sportgefährlich, sondern auch Stripclubs. Jimmy Ferrozzo stirbt 1983 in einem Stripclub, wo er als Türsteher arbeitet. Und zwar auch nicht irgendwie in seiner Funktion als Türsteher, sondern er hatte mit seiner Freundin Sex auf einem Klavier, das aber von der Decke hing und an so einer Hydraulik befestigt war. Und jetzt haben die beim Sex versehentlich die Hydraulik betätigt und das Klavier hat es an die Decke gezogen, woraufhin er dann leider erstickt ist. Sie hat es überlebt. Krass. Wow. Da blieb ihm die Luft weg bei dem guten Sex. Da blieb ihm aber, hallo, die Luft weg. Wie stirbt man normalerweise, wenn Hunde im Spiel sind? Tollwut oder sowas? Hat das jetzt nochmal mit dem Sex von gerade zu tun? Nein, die Frau, die daran gestorben ist, die habe ich aus der Liste genommen. Aber wenn ihr die ich war immer an das Ärztelied erinnert mit Claudia und ihrem Schäferhund. Also wenn ihr dazu was lesen wollt, schaut mal auf die Liste. Mhm. Nee, also es gibt einen anderen interessanten Todesfall, bei dem ein Hund im Spiel war. Und zwar, ich glaube, wir könnten diese Folge hier einfach Don't do this at home or at work or ever nennen. Ich sag ja, das ist so eine wilde Mischung aus Darwin Awards und Bitte lächeln und also irgendwie so alles zusammengemischt und am Ende sind ganz viele Leute tot. Ja, vor allem Bitte lächeln, da kommen dann auch immer so eingespielte Lacher vom Band und es läuft einfach weiter und wird dann fröhlich wegmoderiert. 1988 kommt es in Buenos Aires zu einer Verkettung ungünstiger Umstände. Und zwar fällt ein Pudel aus dem 13. Stockwerk und trifft unten auf eine 75-Jährige. Natürlich tut er das. Beide sterben sofort. Das ist jetzt aber noch nicht alles. Ein 46-jähriger Passant will zu Hilfe eilen und wird dabei von einem Bus überfahren. Auch der verstirbt. Und dann der Bus. Auch der Bus. Und dann stirbt noch ein unbeteiligter Zeuge an einem Herzinfarkt. Also das ist wie der Chirurg, der mit dem Messer drei Leute, mit einem Hieb, so ist der Pudel. Also das ist schlimmer als jeder Kampfhund. Ich hätte eher das Gefühl, der Tod hat heute einen Praktikant dabei und zeigt mal, wie das Ganze läuft. Und lässt den auch mal ran. Stell dir vor, du bist Eisverkäufer in dieser Straße und einfach um dich rum verfallen so vier so Menschen rum. Schatz, wie war dein Tag? Geht so. Ich hab's überlebt. Eis habe ich viel verkauft. Ich hab's überlebt. Wenn die Realität so surreal ist, dass man das als Plot im Film als unrealistisch einstufen würde. Genau. Dann musstest du hier im Podcast erzählen. Michael Godwin, und das ist nicht der Erfinder von Godwin's Law, der auch Mike Godwin heißt, sondern es ist ein zu Tode verurteilter Mörder, der dann aber erfolgreich das Todesurteil abwenden kann und in eine lebenslange Haft umwandeln. Also der hätte eigentlich auf dem elektrischen Stuhl landen sollen, hat dann aber nochmal irgendwie Einspruch oder Berufung oder was auch immer eingelegt und es wurde dann in lebenslange Haft umgewandelt. Er stirbt dafür dann 1989 auf dem elektrischen Thron. Und zwar versucht er in seiner Zelle den Fernseher zu reparieren und dabei zwirbelt er so das Kabel und nimmt es in den Mund und Ja, und er sitzt auf einer Metalltoilette dabei. Oh. Ja, naja, das könnt ihr euch selber ausmalen, ja. Zum Glück, dann sind wir wieder beim Do-it-yourself. Zum Glück hat er das mit dem Todesurteil abgewendet. Daniel John O'Brien begeht 1990 Selbstmord. Dazu klettert er am Flughafen erstmal nackt über zwei Zäune, die auch so mit Stacheldraht oben irgendwie abgesichert sind. Entkommt dann so im Gerangel vier Wachmännern, klaut sich dann so eine Art Golfkart, also so ein kleines irgendwie Elektroauto, und damit fährt er dann in eine laufende Jetturbine. Okay. Ja. Also. Kann man machen. Kann man machen. Im Oktober 1998 wird die gesamte Fußballmannschaft vom Eastern Kasai im Kongo vom Blitz getroffen. Auf dem Platz. Alle. Auf dem Platz während eines Spiels. Alle 11. Die gegnerische Mannschaft bleibt komplett unverletzt. Was? Wie? Es stand 1-1. Alter, okay. Und das Schlimmste ist, es gibt tatsächlich ein YouTube-Video. Also das, ich dachte ja, dass man sowas auf YouTube nicht sieht, aber es gibt ein YouTube-Video davon. Oder also, sind sie jetzt einfach, haben sie jetzt alle Superkräfte und sind quasi The Flash in der Fußballliga dort? Nee, also sie überleben es tatsächlich alle nicht. Es werden dann auch im Publikum noch ein paar, also ganz verändere ich die Statistik dann doch nicht zugunsten der Sportler. Es kommen insgesamt, glaube ich, noch 30 Umstehende irgendwie, also nicht ums Leben, aber werden verletzt. Also wie gesagt, die Gegner komplett, denen passiert nichts. Ich meine, der Mannschaft, die fauler ist, wird vermutlich eher weniger passieren. Also, wenn dir so ein Blitz irgendwo einschlägt, dann ist das für dich als Herumstehender nicht geil, aber es wird für dich erst zum Problem oder zum großen Problem, wenn deine Füße weit auseinander stehen, weil die Spannung, die nimmt ab um den Punkt herum, wo es eingeschlagen ist. Und wenn du deine Füße weit auseinander hast, dann hast du einen Spannungsabfall und dann macht's in dir Bits. Und wenn jetzt die andere Mannschaft irgendwie mit einem Punkt vorne stand und einfach eh nur noch hinten das Tor blockiert hat und nah beieinander stand, dann ist ihr nichts passiert. Na Moment, aber wenn du rennst, dann hast du vielleicht nur einen Fuß am Boden. Das kann natürlich auch außerdem sein. Außerdem stand es unentschieden. Merkt ihr das mit, ich wollte das gerade sagen, mit was ich mich im Podcast immer herumschlagen muss mit diesen logischen Herleitungen und ihr steigt einfach noch voll drauf ein. Ja, okay. Also es ist natürlich von Zauberei die Rede, aber es ist ein sehr kurioser Fall. Es gibt noch einen interessanten Fußballfall, den schließe ich jetzt gleich hier mit an, weil 2014 stirbt noch der indische Fußballspieler Peter Biak Sang Sakula, und zwar an den Folgen seines Torjubels. Es ist in der Quelle ist die Rede von, er landet seinen Flickflack awkwardly. Oh nein! Und dabei verletzt er sich die Wirbelsäule so stark, dass er kurz darauf an den Folgen verendet. Oh Gott, oh Gott. Das macht mir physische Schmerzen, wenn du das erzählst. Also das einfach wirklich. Das tat mir auch sehr, sehr weh. Mehr als die elf, die vom Blitz getroffen sind. Aber wir leiden heute wirklich von Dominik. Das ist ja echt unglaublich. Ja schon, was hätte der eigentlich schon alles gesagt jetzt? Ich weiß nicht, der hätte sich gefreut, dass Sport kommt wahrscheinlich. Stimmt. Ja. Jetzt habe ich noch Terroristen. Vier palästinensische Terroristen sprengen sich auf dem Weg zu ihren Anschlagszielen in Israel 1999 versehentlich selbst in die Luft. Der Grund? Die Zeitzünder waren auf ihre Heimatzeitzone eingestellt. Oh. Der Plan aber haben sie in Ortszeit gefasst. Oh mein Gott. Oh Gott. Es ist eines dieser Themen, die man als Softwareentwickler nie anfassen will, ist Zeitzonen. Also über die darf ich jetzt mal wirklich herzhaft lachen, ja. Bei anderen greife ich mir das vielleicht mal aus Pietätsgründen, aber, aber da kann ich. Das freut mein schwarzes Herz, tut mir leid. 17. Wenn man auch so sehr von sich überzeugt ist, dass man alles richtig gemacht hat, dass man schon ins Auto einsteigt und die Bombe scharf ist. Und schon ist, im also Gedanken die Jungfrauen zählt, so, ja. 21, naja, 22, 23. Ist ja auch eher die Frage, ob du die Bombe irgendwo platzieren willst oder ob du mit der Bombe gehen willst. Das überlasse ich deiner Fantasie. Ich bin jetzt davon ausgegangen, es war ein Selbstmordattentat, aber ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben. Von daher kann ich es dir nicht sicher beantworten. Siebtens. Man kann natürlich auch in einem Krankenhaus sterben. Ist vielleicht gar nicht so unüblich. Aber der Sechsjährige, der Sechsjährige Michael Colombini, für den war das dann doch eine große Überraschung, als der 2001 in einem Kernspintomographen in einem Krankenhaus lag. Und ihr wisst ja, was so ein Kernspintomograph im Grunde ist. Großer Magnet. Genau. Und was sollte da nicht in der Nähe sein, wenn man den anschaltet? Metall. Zum Beispiel ein großer Sauerstofftank. Kann dann nämlich passieren, vergessen oder was? Kann dann nämlich passieren, dass der in diese Röhre gezogen wird und so beliebig viel Platz ist da ja auch nicht, wenn da schon jemand drin liegt. Und das hat dem leider dann am Kopf getroffen und er hat es nicht überlebt. Das ist übrigens ein Grund, warum manche Betriebsfeuerwehren neue Ausstattungen bekommen, beziehungsweise die lokalen Feuerwehren eine neue Ausstattung kriegen, weil wenn die in so ein Ding reinrennen müssen, wenn es abfackelt und es ist gerade an, dann kommt die nicht mehr raus. Fump und dann fliegt der Feuerwehrmann durch die Gegend oder die Feuerwehrfrau. Von daher kriegen die deswegen so neue Verbundstoffe und irgendwie fröhliche Dinge, wenn die bei sowas mal rein müssen. Krass. Also tatsächlich gab es da so ein, zwei so Fälle in ähnlicher Art. Also das passiert wohl auch ab und zu mal. Nicht schön. Ich habe noch einen anderen Krankenhausfall, den ich hiermit anschließe, aus dem Jahr 2012. Da stirbt. Ganz kurz, bevor du den bringst, empfehle ich nur ganz schnell auf YouTube mal so abrauchende Gerätschaften anzugucken, wo dann Leute auch mal, weil das Ding eh schon kaputt ist, dann auch mal einen Stuhl reinwerfen in den Raum und der Stuhl macht hui und fliegt quer durch den Raum und freut Krass. Sich da zu den Magneten hinzusausen. Geil, pack das in die Shownotes, das will ich sehen. Gerne. 2012 stirbt die 88-jährige Ilda Vitor Meichel, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, in einem brasilianischen Krankenhaus, als das Krankengeschwister die Röhrchen verwechselt und die Suppe versehentlich intravenös verabreicht. Wow. Mahlzeit. 18. Denver Lee St. Clair wird im Jahr 2013 in einer handgreiflichen Auseinandersetzung bewusstlos geschlagen. Und um ihn dann aber noch so ein bisschen zu erniedrigen, wird ihm Post-K.O. sozusagen dann noch ein Atomic Wedgie verpasst. Ich nehme an, ihr wisst, was das ist? Nein. Also ein Wedgie ist, wenn dir jemand, ja. wenn dir jemand, dann Philipp, erklär's doch du. Das ist ein, eigentlich fast schon ein Klischee-Ding, was Bullies gerne in den USA angeblich mit den Nerds machen. Und es ist ein von außen greifen einer anderen Person an die Unterhose und dann ziehst du das halt so weit hoch, bis es wehtut. Genau, das ist ein Wedgie. Das wusste ich auch nicht. Das ist ein Wedgie und es gibt ein Atomic Wedgie, das ist, wenn du so weit hochziehst, dass du ihm dann die Buchse auch noch über den Kopf ziehst. Ah, okay. Ja, er ist und daher kommt der Wedgie-Burger. Er ist dann leider, das elastische Band hat ihm dann hat ihn erwürgt. Und zum Thema, es war ein 58-Jähriger, also es war jetzt nicht irgendwie so ein, vielleicht war es ein Schulbully, das weiß ich nicht, wie alt der andere war, aber er war 58. Einmal nochmal jung sein, nochmal Bully sein. Warum haust du dich selbst? Warum haust du dich selbst? Warum haust du dich selbst? So, 19, das ist jetzt wirklich, das ist der absolute, Achtung, haltet euch fest, das ist der krasseste Fall auf der Liste. 2016 wird in Melbourne mit fast 40 km/h Geschwindigkeit besonders starker Wind registriert. Und das führt dazu, dass Lolchpollen, jetzt fragt mich bitte nicht, was genau Lolch ist, aber das ist irgendeine Pflanze, dass Lolchpollen durch die Luft getrieben werden und in dieser rauen Luft, wo so viel Bewegung drin ist, werden die ganz klein gerieben, ja, in diesem starken Wind. Und diese ganz kleinen Partikelchen, die werden quasi von dem Wind direkt in die Lungen der Menschen gedrückt. Und 10 Asthmatiker sterben an der Pollokalypse an Lungenversagen. Krass. Das hat mich auch nachhaltig schockiert, dass du an Wind sterben kannst. Nichts ist so tödlich wie das Leben. 20. Elizabeth Isherwood stirbt im Jahr 2017 und das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Die 60-Jährige steigt aus bis heute unbekannten Gründen nackt in eine gläserne Vitrine, wobei ihr dummerweise der Griff abbricht. Sie ist jetzt also in dieser Vitrine in ihrem Haus gefangen. Ja, und jetzt fängt sie an, die Rückwand mit den Händen irgendwie so auszuhöhlen, also so mit den Händen in der Rückwand zu buddeln und sie buddelt und buddelt und buddelt. Wahrscheinlich wollte sie vorne die Vitrine nicht kaputt machen oder so, ich weiß es nicht. Also sie buddelt in diese Rückwand und trifft dann irgendwann auf ein Rohr, das sie dann versehentlich so stark beschädigt, dass das Rohr platzt und die Vitrine voll Wasser läuft. Und nein, keine Angst. Habe ich gedacht, Gas nein, oder nein, irgendwas. Nein. Keine Angst, sie ertrinkt nicht an dem Wasser. Sie stirbt dann unter Kühlung. Weil sie es austrinkt. Nein, das war kaltes Wasser und sie stirbt dann unter Kühlung und wird leider erst Tage später wow. gefunden. Ja, aber wie skurril, du kommst in eine Wohnung und da ist einmal eine Frau. Schwimmt in, tot in der Vitrine. In so einer Vitrine, die unter Wasser steht. What the fuck? Was ist das hier für ein Kunstwerk und wo ist die Wohnungsbesitzerin? Also ich wirklich, es gibt ja so diese Black Sweet Stories und so, ne? Also das wäre so, da würde mich mal wirklich die Hintergrundgeschichte dazu, die würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Naja, 21. Jetzt haben wir es gleich. Der Pastor Jonathan Mutewa aus Zimbabwe versucht 2017 den vermutlich berühmtesten Trick von Jesus Christus nachzustellen und übers Wasser zu gehen. Nach 30 Meter warten, das ist jetzt ein Zitat, warten, also ich nehme an, er hat es nicht geschafft, auf der Oberfläche zu bleiben, sondern warten. Nach 30 Meter warten wird er von Krokodilen angegriffen und verschlungen. Hm. Tada! Da, da, da, da, da, da. 22, last but not least, 2019 stirbt Pamela Crimeyer auf einer Gender-Reveal-Party. Wie kann man jetzt da sterben? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe da nämlich so ein Fable für so Gender-Reveal-Partys. Also, falls mir das mal passieren sollen würde. Echt? Ich würde sowas niemals haben wollen. Aber es gibt so viele komische und kranke Menschen, die super obskure Gender-Reveal-Partys machen. Ganz kurz, erwähn doch vielleicht erst mal kurz, was das ist. Kennt ja vielleicht nicht jede und nicht jeder. Also, Leute, die ein Kind erwarten, lassen sich nicht sagen, was es für ein Geschlecht haben wird. Und das Harmlose ist, dass sie dann einen Luftballon haben und der ist entweder mit hellblauen oder mit rosa Papierschnipseln befüllt und dann machen sie eine große Party und lassen den Ballon platzen und dann kommen irgend blaue oder rosa Schnipsel raus und dann freuen sie sich, egal was für eine Farbe jetzt da rauskommt, hoffentlich. Aber es gibt auch Leute, die das einfach völlig so übertreiben und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir angefangen haben. Also es gibt halt also irgendwie so kranke Leute, die sich irgendwie in Dubai irgendwie so ein riesiges Hochhaus angemietet haben, das dann projiziert wurde, wo dann irgendwie so eine Grafik drauf war. Und dann, dass da irgendwie Schnurksel, schwarz, blau, hell, rosa, blau, grün hin und her geschwankt ist und dann irgendwann hat es dann irgendeine Farbe angenommen. Und dann stehen sie da zu dritt mit ihrer schon bestehenden Tochter und rasten völlig aus, dass es jetzt irgendwie eine Farbe 50-50 Chance angenommen hat. So, es geht mir nicht in meinen Kopf rein. Und dann gibt es halt auch noch so wunderschöne Leute, die dann diesen Luftballon mit Helium gefüllt haben und ihn dann rausholen und bevor sie ihn zerplatzen können, er einfach davonfliegt. Also ich muss da immer an die letzte Szene von dem Diktator denken mit Sacha Baron Cohen, wo er am Ende sagt zu seiner Frau, die gerade schwanger ist, ist es ein Junge oder wird es eine Abtreibung? Das ist einfach so hart. Das ist einfach. Also ich will sehr ja natürlich einen männlichen Nachfolger. Ja. Ich finde es sehr schön, dass ich damit hier bei euch so einen Nerv getroffen habe. Aber habt ihr jetzt dann vielleicht eine Idee, wie es da zu einem Todesfall vielleicht kommen kann? Ja, also eine ordentliche Explosion, weil, keine Ahnung, man will irgendwie, man hat einen riesen Luftballon mit Farbpuder drin und verrechnet sich irgendwie um Faktor X mal Saarland, mal Fußballfeld und dann knallt ganz laut, alles ist blau, aber alles sind tot. Ja, das ist schon ziemlich nah dran. Oder rosa. Das ist schon ziemlich nah dran. Also ich stelle mir das vor, als wäre es so eine richtige Redneck-Party vielleicht auch gewesen, ja, wo man dann, also ja, Explosionen macht man ja auch gerne, dass man dann irgendwie irgendwo was reinfüllt, das dann sprengt und dann kommt so farbiges Pulver raus, um das Geschlecht zu verraten. Das haben die auch gemacht, die haben da keinen Fachmann beauftragt oder irgendwas, sondern sie haben den alten Schirmständer genommen, der so ein Stahlrohr in der Mitte hatte und haben da einfach mal ein bisschen Schwarzpulver rein und ein bisschen farbige Partikel, nehme ich an, und dann haben sie das gezündet und dann war da halt ein bisschen großer Druck auf dem Rohr und es war dann im Grunde nicht ein Gender-Reveal, sondern es war eine Rohrbombe und der Splitter hat dann halt eine Frau an der Schläfe getroffen und sie war wenigstens sofort tot, musste nicht leiden, aber es ging irgendwie ordentlich nach hinten los. Gott, vor allem, wenn alles dann voll Blut wird und dann so, nein, ist nicht rot für Mädchen, sondern ist blau, ist ein Junge, verstehst du? Königliches Blut. Ja, oh Gott. Ja, also es ist ja, ihr habt schon recht, es ist ein bisschen makaber, über solche Dinge irgendwie zu lachen, aber also ich muss schon zugeben, dass ich mit dieser Wikipedia-Seite viel Spaß hatte und sehr, sehr lange vor allem Spaß hatte und ich habe viele eigentlich auch erzählenswerte Geschichten jetzt einfach übersprungen, die man gerne noch nachlesen darf. Also, das heißt, wir hatten jetzt Medizin, wir hatten Engineering und wir hatten absurde Tode. Aber was bringt uns der andere Flo zum Abschluss der Runde noch mit? Jawohl, ich habe mich auch ein bisschen umgeschaut und zwar in der Wikipedia-Kategorienliste für Geschichte und habe auch echt tolle Themen irgendwie gefunden. Also ich habe irgendwie am Anfang geschaut mit Inseln und Berge, die es niemals gab. Weil Kartenzeichner das irgendwie von Generation zu Generation das weitergereicht haben. Das sind ja so Wasserzeichen in Karten, ne? Das machen ja so Kartenzeichner. machen Fake-Orte in Karten, um quasi Kopien vorzubeugen, weil sie dann beweisen können, dass jemand von ihnen abgeschrieben hat. Also Kopierschutz ist es doch. Da gab es doch diesen einen Ort in Amerika, den die dann aber einfach wirklich gegründet haben, weil da dauernd Leute hingefahren sind, weil das in irgendeiner Karte war und da alle dauernd hingefahren sind. Das ist eine mega schöne Geschichte. Entschuldige. Ich bin ja immer hingefahren, da soll so ein Riesenkraken sein und ich habe sie immer gesucht. Und dann hat irgendwann jemand einen wirklich hingebaut. Und dann bin ich auf jeden Fall weiter und habe eine Liste gefunden mit allen Titeln und Rängen, die der frühere Nordkorea-Führer Kim Jong-il hatte. Da sind irgendwie 25 Titel und Ränge aufgelistet. Die habe ich neulich auch gelesen, die ist so gut. Also da, ich weiß nicht, mehr Superlativen gehen einfach nicht. Auch Dinge, die er so posthum noch verliehen bekommen hat, einfach großartig, kann ich jedem mal ans Herz legen. Aber entschieden. Also so fürs nächste Gehaltsgespräch wird das, glaube ich, auch genau das Richtige. Ja, auf jeden Fall. Meine Visitenkarte, da ist noch Platz. Ja. Entschieden habe ich mich dann auf jeden Fall für das Thema Belagerungen. Oh. Ich habe da nämlich eine Liste gefunden mit, also die Liste aller Belagerungen ist aufgezählt. Da sind auch unfassbar viele skurrile Dinge passiert. Und da passiert es schon mal, dass, keine Ahnung, Frankreich eine Burg belagert und sie haben dann aber mit ihren Ressourcen so viel Fehlplanung betrieben, dass sie dann von einer anderen Armee während der Belagerung selbst belagert worden sind. So wie dann, dass sie bei der Burg anklopfen. Ey, könnt ihr uns mal was zu essen rauswerfen? Ja, also dann hast du es richtig falsch gemacht, weil was du ja willst, ist sie aushungern und wenn dir dann die belagerte Burg Essen rausreichen muss, da hast du schon der Maximal-Fuck-up. Diese Legenden gibt's gefühlt in jedem Land. Dass es zum Beispiel eine genervte Person innerhalb der Burg gab, eine weibliche, die irgendwann vor lauter Frust, weil nichts mehr zu essen da war, und da gab es halt noch ein Schwein irgendwie, das so als Haustier gehalten worden ist, und die hat halt irgendwann vor lauter Verzweiflung dann das Schwein einfach rausgeschmissen, so, weil sie hatten einfach nichts mehr, und dann haben die drauf gesagt, oh krass, die schmeißen so noch mit Lebensmitteln rum, die müssen ja wahnsinnig viel Ressourcen haben, wir ziehen ab. Exakt, geil. Das ist nämlich auch in der Stadt Kreisheim 1380 passiert. Echt, den Kreisheim, unser Kreisheim hier. Mit C. Ja, ja, das ist gar nicht weit. Okay. Und die haben Gebäck und Hörnchen über die Stadtmauern geschmissen, um vorzutäuschen, dass sie noch so viele Lebensmittel haben, dass sich eine Belagerung einfach überhaupt nicht rentiert. Und das hat tatsächlich funktioniert, die sind noch abgezogen. Ihr schwülen Engländer, nehmt unsere Croissants. ähnlich ist es auch mal in Sarajevo passiert. Sarajevo ist auch mal belagert worden. 1990 und die haben dann während der Belagerung noch Misswahlen stattfinden lassen. Das fand ich auch ganz nett. Die Missbelagerung. Oh Mann. Man muss einfach seine Prioritäten klar setzen, ne? So, am Anfang war aber jetzt tatsächlich mein Plan, den ich hatte, viele Details aus so Belagerungen rauszusuchen, aber ich habe mich dann einfach so hart in einen Artikel reingesteigert, der unfassbar geil ist, dass ich jetzt eigentlich nur noch den dabei habe. Und zwar geht es da um Kandia. Kennt ihr den? Oder Nein. Kennt ihr Kandia den Ort? Nein. Hätte mich ehrlich gesagt super gewundert, weil das ist auf Kreta und heißt heute Heraklion. Ah, da sagt mir aber auch nichts. Da kann man landen mit dem Flugzeug, genau. Wenn man in Kreta mal ist. Da bin ich schon mal gelandet, ja. Ich glaube ich auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich war da 2018, glaube ich mal, oder 19, irgendwie sowas. Und also wir haben uns dann natürlich alle super leicht getan mit dem Landen da, weil Flieger rein und dann raus und dann bist du drin in der Stadt. Thema Belagerung, da ging's den Türken nicht so gut, die da landen wollten auf der Insel Kreta. Die war zu dem Zeitpunkt 1645 besetzt von Venedig. Aha. Und die haben die ganze Insel auch relativ gut verteidigt. Venedig war anscheinend damals schon eine relativ große Mittelmeerhandelsmacht. Ja. Und die Türken wollten diese Insel einnehmen. So, das haben sie dann auch gemacht. Sie sind angelandet. Übrigens heißt der Herrscher Sultan Ibrahim der Verrückte. Das ist einfach, also wenn ich mal irgendwie ein Herrscher werde, dann möchte ich auch den Beinamen der Verrückte haben, bitte. Sie sind angelandet und haben es dann auch geschafft, große Teile der Insel Kreta einzunehmen. Bis auf eben Kandia. So. Und hier fängt jetzt quasi unsere Geschichte an. Die Belagerung von Kandia ist die längste Belagerung in der Menschheitsgeschichte. Okay. Die läuft immer noch. Genau. So als Gag. Das sind eigentlich nur so zwei Leute oder so, aber die ziehen es durch. Still von Generation counting. Zu Generation. Und eines Tages wirst du meine Belagerung erben. Das ist wie diese Insel, die Kanada und Dänemark oder so immer irgendwie hin und her einnehmen und wo sie dann immer und irgendwie eine Flasche Schnaps hinterlassen und. Ja, genau. Mhm. So, wir haben die Belagerung von Candia dauert 21 Jahre lang. Wow. Also man muss sich das immer vorstellen, 21 Jahre, du kannst in dieser Stadt geboren sein und noch nie draußen gewesen sein, weil es halt belagert und du bist 21. Vor allem hatten wir hier vor der Aufnahme, hatten wir es von Essen, das man aufhebt und wie lange man Essen aufhebt und dann ist es irgendwann verdorben und da bin ich mal gespannt, wie sich das da länger mit den Vorräten gelöst haben. So, Venedig will auf jeden Fall Kreta und damit halt Candia mit allen Umständen verteidigen und kaufen sich 30.000 Söldner aus Hannover und Braunschweig. Ah ja, bei Amazon. Die fahren dann da so runter im Mittelalter-Recruitment-Schiff. Klar. Die haben so ein bisschen Personal Training betrieben und dann kamen die quasi freiwillig. Belagerungskonsulting oder Belagerung24.de. Also, das hat aber auch einen Seehafen dann, oder? Ja. Nee, ihr versteht das falsch. Es ist bei Maihammer. Wer macht's günstiger? So. Und zwar, diese Söldner treffen ein und sie haben sich auch Zugang verschafft zu dieser Stadt. Also von daher ist unser Belagerungssetting jetzt toll. Also wir haben jetzt da quasi Verteidigertruppen, wir haben angreifende Türken. Und dieser Kleinkrieg, sag ich jetzt mal, also die Türken versuchen immer wieder Anstürme auf die Stadt halt zu machen und sie kann immer wieder verteidigt werden. Und natürlich, eine Hafenstadt hat auch immer Zugang vom See her und man kann quasi die Schiffe auch ja logischerweise abfangen. So, jetzt haben natürlich die Türken angefangen, mit ihren Schiffen die Versorgungsschiffe zu versenken. Das hat im Sommer ja eher mal schlecht, mal recht funktioniert. Also ich meine, wir reden jetzt im ersten Teil dieser Belagerung über 18 Jahre schon, wo der Kleinkrieg so hin und her geht. Und Kleinkrieg, naja, Schiffe versenken, ja, das klingt jetzt auch ein bisschen lustig. Also tatsächlich wird es mit Kleinkrieg referenziert in der Wikipedia. Also es ist schon das funktioniert halt mal schlecht, mal recht, die Versorgungsschiffe zu versenken. Und im Winter gar nicht. Also im Winter kannst du gar nicht anfangen, weil die Winde und Stürme im Mittelmeer so krass sind, dass du da überhaupt nichts kannst. Also es ist schon echt mühsam, 18 Jahre lang in einem Belagerungszustand auszuharren. Natürlich gibt es dann auch solche Sachen wie Hyperinflation, weil natürlich dein Geld in dieser Stadt nichts mehr wert ist. Den Söldnern reicht dann quasi ihr Sold auch nicht mehr, Essen zu kaufen. Und so musste zwischenzeitlich mal auf das Essen von Menschenfleisch die Todesstrafe ausgesprochen werden, damit man dieser Situation wieder Herr wird. Aber ist das nicht so ein bisschen reproduzierend? Ja, irgendwie schon. Aber Lecker. Also das wäre auch sicher wieder was für ein Dominik gewesen, ja. So, jetzt haben wir 18 Jahre zugebracht in diesem Zustand des Belagerungs und dieser Kleinkriegssache, also eher immer so ein bisschen Scharmützel. Also sie haben jetzt nicht wirklich versucht, den großartigen Ansturm zu machen. Und wenn, dann sind sie immer wieder gescheitert und anscheinend geben diese Candier nicht auf. Also die Söldner sind anscheinend hart gesotten. Ja, für 18 Jahre fand ich es auch jetzt relativ kurzweilig. Ich weiß nicht, was sich da für menschliche Tragödien in diesen Mauern abspielen in 18 Jahren Belagerung. Aber gut. Auf jeden Fall 1666 reicht es dann auch mal den türkischen Belagerern und sie beschließen jetzt mal so einen richtig großen Angriff. Also man schmeißt jetzt einfach sein komplettes Heer mal gegen diese Mauern. Und das Ding ist aber, in den 18 Jahren Belagerung hat Candia sich schon ziemlich weiterentwickelt, was Verteidigungsanlagen angeht. Und da möchte ich jetzt mal was vorlesen, weil da kommen so viele Spezialwörter vor, die ich noch nie gehört habe. Ich bin gespannt, ob ihr sie kennt. Candia wurde von 7 Forts und dazugehörigen Gräben, Kontereskapen, einem Labyrinth von gedeckten Wegen, unterirdischen Tunneln, zahllosen Schanzen, Bastionen, Wellen, Kasematten, Kaponerien, Hornwerken und Ravelins geschützt. Das ist wie Bing, Bing, Bing, das Bing, ist wie bei Bingo. Herr der Ringe, oder? Die kommen alle aus den verschiedenen Teilen von Auenland und nee. Nee, das sind alles Bauwerke und Baukonstruktionen. Ich habe mir das ich habe jedes einzelne davon angeschaut und es sind im Endeffekt alles so entweder so trichterförmige Bauten, dass man den Feind da reinrennen lässt oder halt so spießförmige, dass die Angreifenden sich aufteilen müssen nach links und rechts. Gedeckte Wege sind so, du schlägst Löcher in den Boden, damit die Feinde durchlaufen müssen und du halt quasi von oben auf sie herabschießt und lauter solche Sachen. Aber sie haben nichts gebaut, was irgendwie grob so eine Pferdeform hatte und Räder dran. Das haben sie nicht gemacht, ne? Nee, das waren ja alles Verteidigermaßnahmen. Ach so, ja, klar. Stimmt. Mein Fehler. So, in diesem Angriff sterben jetzt 20.000 Osmanen. Wie viel? 20.000. Wow. Also die 20.000 Angreifer. Hast du eine Zahl, wie viel in den 18 Jahren vorher gestorben sind? Ja, ich habe am Schluss ein kleines trauriges Resümee zu ziehen. Und man merkt irgendwie, also mit Gewalt gegen die Mauer bringt's nichts. So, was machen wir jetzt? Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Fliegen geht nicht, weil ein bisschen zu früh. Wir kaufen die Mauer. List und Tücke. Wir brauchen einen Minenkrieg. Ein Minenkrieg? Man geht unter die Erde. Also was sich jetzt daraus entwickelt, aus diesen, also der Leidensweg dieser Invasoren, will man jetzt mal sagen, zieht sich jetzt schon echt lange und man findet einfach keinen Weg, aber man will auch irgendwie nicht aufgeben. Deswegen fängt man jetzt an, Tunnel zu buddeln. Also man will sich quasi direkt in die Stadt hineingraben. Und was daraus jetzt entsteht, ist bis zum Ersten Weltkrieg der größte, technisch am höchsten entwickelte und ausuferndste Minenkrieg, den es da jemals gab. Ist das überhaupt ein Ding? Minenkrieg habe ich ja nie gehört. Ja, Minenkrieg, ohne Scheiß, ich kann das jedem nur empfehlen, lest euch den Artikel zu Minenkrieg in der Wikipedia durch, es ist unfassbar geil. Weil, also, am Anfang habe ich gedacht, ja cool, was passiert denn da jetzt groß? Ich meine, da sitzen jetzt außen ein paar Typen mit Schaufeln, die buddeln jetzt da ihren Weg in diese Festung rein und dann sind sie halt drin. Was willst du jetzt da groß machen? Aber weit gefehlt einfach. Wow. So, du kannst, also als Mineur musst du jetzt ganz viele verschiedene Probleme lösen, wenn du einfach so einen Tunnel das jetzt. Mineur, das ist ein schöner Begriff. Das ist ein Wort, ja. Habe ich auch gelernt. Du musst ganz viele Probleme lösen. Ja, du brauchst irgendwie Luftversorgung in deinem Tunnel. Das haben sie mit Rohren verlegt und quasi riesige Balken außen angebracht, mit dem sie Luft immer wieder da reinpumpen. Gleiches muss man mit dem Wasser machen, was sich innen bildet, muss mich wieder rauspumpen. So. Wir reden bisher aber immer nur noch von einer Seite. Also bisher versucht nur eine Partei reinzukommen mit ihren Tunnelsystemen. Dann gibt es noch so ganz tolle Sachen wie Grubengas und CO2-Übersättigung. Also wenn du halt eben nicht auf den Luftaustausch schaust, dann ersticken einfach deine Mineure da unten. Das, ist alles. Wussten die das vorher oder haben die das alles quasi on the fly gelernt? Das wussten sie teilweise schon. Also der Minenkrieg um Kandia hat schon Minenkriege technisch sehr viel weitergebracht, weil man viel gelernt hat. Aber es war jetzt schon klar, dass man Luft braucht. Also das hat man gewusst. Okay. Ja, und vor allem, man muss echt aufpassen, weil Mineure hat man bloß 5 Stück. Stimmt. So, dieser Minenkrieg dauert jetzt 3 Jahre. Und man könnte sich jetzt fragen, was macht man 3 Jahre lang Tunnel zu graben? Naja, buddeln. Aber Wo die eine Partei anfängt, Tunnel zu graben, überlegt sich natürlich auch die andere Partei, was kann man jetzt dagegen tun durch diese Tunnel? Weil ich meine, du kannst dann einfach darauf warten, dass irgendwann mal ein Loch in deiner Festung aufgeht und da unten stehen jetzt dann irgendwie Leute und du hast verloren. Grüß Gott, wir haben eine Lieferung, eine kleine Mine für Sie. Ja, und die Gegenmaßnahme, die man da macht, ist, man gräbt auch Minen. Ja, ich war jetzt gespannt auf den Punkt, weil du ja angedeutet hast, nur eine Seite hat bisher Tunnel gegraben. Jetzt frage ich mich, wie man sich mit Tunneln gegen Tunnel wehrt. Ja, das ist tatsächlich, das ist gar nicht so einleuchtend, zumindest ging es mir am Anfang so. Man gräbt tatsächlich Konterminen. Damit so. Die sich verlaufen. So. Oder? Ja, unter anderem. Also diese Konterminen sind für so viele Dinge gut einfach. Du kannst, also wenn ein Gegner, wenn du natürlich, nehmen wir mal an, du stößt direkt auf die gegnerischen Stollen, dann hast du natürlich offenes Gefecht und dann quasi bekämpfen die sich einfach unterhalb von dem Schlachtfeld halt na, auf einer neuen Ebene sozusagen. Hm. So, aber diese Konterstollen sind noch viel, viel, viel mehr zu Dingen gut. Nämlich kannst du, also nicht immer, wenn zwei Tunnel aufeinandertreffen, ist auch die andere Partei gerade da. Mhm. Das heißt, du kannst mit deinem Wasserpumpsystem deren Tunnel unter Wasser setzen, zum Beispiel. Du kannst anfangen, deren Sprengstoff, den sie vielleicht schon platziert haben, entweder einzuheimsen, also einfach mitzunehmen und dann ist der weg und dann wundern die sich, warum können wir das Zeug nicht mehr zünden. Sie haben auch noch die Minen vermint. Ja, genau. Okay. Du kannst, wenn du einen Gegentunnel gräbst, auch die Sprengkraft ableiten von den Tunneln, die der Gegner gebaut hat. Also da geht dann eine Sprengladung los und du, der Druck geht dann natürlich in den Tunnel, den du gebaut hast, weil da ist der geringste Widerstand und somit hat die Explosion auf einmal keine Wirkung mehr. Ja, oder haben die auch irgendwie Tunnel geflutet und so dann vielleicht und gehofft, dass der Gegner die anbuddelt und dann sowas? Ja, ja? Genau das. Du bereitest das quasi vor und das finde ich auch super cool zum Orten. Also du, ich meine, unter der Erde merkst du natürlich nicht, wo sind jetzt die Gegnertunnel. Und dann haben die lustige Dinge getan, nämlich um herauszufinden, wo gerade der Gegner gräbt, stellst du ein Fass in deinen Tunnel mit Erbsen unten drin und machst einfach nichts. Und wenn diese Erbsen vibrieren oder sich bewegen, dann gräbt gerade irgendwo in der Nähe jemand. Ach so, jetzt habe ich gedacht, die graben Tunnel, machen sie voll Wasser und wenn die jemand anbohrt, merken sie, dass das Wasser abläuft. Da wissen sie, okay, sie sind jetzt hier in Tunnel 2. Ja, ist auch ziemlich schlau. Ich stelle mir da zwei so Kinder mit so einem Förmchen im Sandkasten vor, die sich da gegenseitig streiten, wer da welches Loch gebuddelt hat. Also es ist echt super, super abgefahren. Also ganz, ganz viele Mineure sterben, ersticken, verbrennen. Man macht es auch teilweise so, dass man, wenn man schon weiß, dass der Gegner im Tunnel nebenan ist, dass man den bewusst zum Einsturz bringt, dann sind die natürlich verschüttet und haben auch keine Chance mehr. Also es ist eine furchtbar, auf eine andere Weise ekelhafte Art, Krieg zu führen. Und da kommen auch echt ganz, ganz viele Leute ums Leben. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass die Stimmung jetzt nicht so geil war, wenn man das jetzt so lang machen muss, auch nochmal über 3 Jahre. Das heißt, die Stimmung wäre besser gewesen, wenn sie mit Rosinen und Butter gekämpft hätten in den Stollen. Wow, den habe ich nicht kommen sehen. Ich habe jetzt auch auf den Moment gewartet, wo sie irgendwas Cooles, Wertvolles finden beim Buddeln, irgendwie Öl oder Gold. Oder genau. Wir können dann jetzt sagen, aufhören, ist genug. Wir brauchen die Scheißstadt überhaupt nicht mehr. Ja. Richtig. Oder die Freundschaft, die sie dabei gefunden haben. Ach so, weil sie einfach dasselbe Hobby haben, Tunnelgraben. Ach cool. Soll ich dir mal meine Steinsammlung zeigen? Oder vielleicht ist das auch wirklich die Ursprungsstory, wie Stratego erfunden worden ist, mit den Minören und den Bomben und so. Alles drin? Ich stelle mir vor, wie die sich da so gegenseitig Briefe hinterlassen und da irgendwie so eine Brieffreundschaft schon entsteht von den Leuten, die da Tunnel graben. Also ich stelle es mir eher so ein bisschen wie eine große Partie Risiko vor, weil du dann ja immer auch entscheiden musst, in welchen Tunnel schickst du jetzt deine Leute und wenn die woanders jetzt aber angreifen, dann hast du da vielleicht nur einen, dann ist doof. Vielleicht gibt es auch so Minenpläne und dann musst du sie fälschen, damit die Leute sich verlaufen und denken, oh, wir sind jetzt hier schon viel weiter. Oder du machst eine Call-In-Sendung draus mit so einem kleinen Kobold, der durch die Minen geht und rausfinden muss. Wow, Hugo, da habe ich ja schon 100 Jahre nicht mehr dran gedacht. Wow, geil. Ach, danke dafür. Hugo in den Minenkriegen, das unbekannte Spin-off. Das ist eine scheiß Extension. Naja, okay, also auf jeden Fall ist es ganz, ganz schlimm alles. Ganz viele Krankheiten und Seuchen brechen natürlich auch aus. Und wer sich während dem Kampf oder halt bei dem Arbeiten auch verletzt, der hat eigentlich überhaupt gar keine Überlebenschance. Ja? Also irgendwann wird es natürlich für dich als Belagerter anscheinend ja auch schön oder, sagen wir mal, verlockend überzulaufen. Zu den Angreifern. Und das Blöde ist bloß, dass bei den belagernden Türken nicht besser ausschaut mit der Verpflegung und mit den Seuchen. Da ist einfach genauso schlimm. Also im Endeffekt haut man sich jetzt noch in 3 Jahren Minenkrieg die Köpfe ein. Bis 1669. Da ist die türkische Flotte auch wieder aufgebaut. Das heißt, man kann jetzt den Druck von allen Seiten erhöhen. Minen, normale Belagerung mit Sturmangriffen weiterhin und auch noch Versorgung abschneiden und es eskaliert sich so weit hoch, dass dann die eigenen Mineure und Söldner von den Venedigern offen drohen, die Offiziere zu erschlagen, wenn jetzt nicht bald mal jemand kapituliert. Ja. Ich meine, wenn du da in dem drin bist, dann kannst du auch nicht einfach zu deinem Beruf wechseln. Dafür hast du da die erfahrenen Leute und außenrum werden die Consultants ständig ausgetauscht. Richtig. Ich stelle mir das auch voll super vor, wenn du da denkst, ey, mich nervt dieses Minengebuddel und diese ganze Scheißbelagerung. Ich laufe jetzt zum Feind über und dann musst du einfach wieder Minen in die andere Richtung buddeln. Das ist ein völliger Irrsinn. Aber dann wüsstest du wenigstens, wo die schon sind. Man einigt sich auf jeden Fall nach einigen Verhandlungen auf einen Nicht-Angriffspakt und freien Abzug für die Venediger, die wirklich aufgeben. Unentschieden! Unentschieden! Ja. Einigen wir uns auf Unentschieden! Sie dürfen alles an Material und Waren mitnehmen, was sie tragen können. Das ist übrigens ein super Prank eigentlich aus einer geplünderten und belagerten Stadt 20 Jahre. Du darfst jetzt alles mitnehmen, was geht. Und so treten dann wirklich niedergeschlagene Venediger und Söldner aus aller Herren Länder den Rückzug an. Auf dem Rückweg, also nach Hause, die sind dann quasi mit Booten übers Mittelmeer, werden die Venediger noch Opfer einer Pestepidemie. Schiffe sind im Sturm versunken und Piratenangriffe kosten dann die letzten Menschenleben. Oh Gott. Da kommt keiner mehr ein. Ich wollte wirklich gerade noch fragen, ob jetzt noch Piraten vorbeikommen. Natürlich. Stellt euch das einfach vor, du hast 20 Jahre Belagerung überstanden, bist irgendwie so Mitte 40 und dann endlich heim und dann wirst du einfach... Wie war dein Tag, Schatz? Ja, genau. Geil. Das kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist Übliche halt. Dieses ihr könnt da noch irgendwie alles mitnehmen aus der Stadt. Das ist wie so ein Handel zum Kuhhandel, um das Gesicht zu wahren. So, der einfach nichts mehr wert ist, aber es ist so ein Akt, der, okay, ihr habt gewonnen. Hier. Nehmt hier diese Haustür. Übrigens, in einer anderen Belagerung, also nicht jetzt Kandia, wurden auch mal aus einem Zoo Elefanten zur Suppe verkocht. Habe ich auch noch rausgefunden. Ja, es gibt auch eine Liste, glaube ich, auf Wikipedia mit irgendwie Leuten, die durch Elefanten zu Tode verurteilt wurden. Irgendwie, das ist irgendwo so eine Strafe. Moment, die Elefanten haben das Urteil gesprochen? Das habe ich mich auch gefragt. Nee, das wurde durch die Elefanten verstreckt, glaube ich. Ach so. Also das scheint auch ein Ding zu Tod sein. Tod durch Elefant. Von daher, der Elefant, ja. Der ist gemeiner, als man das gemeinhin annimmt. Ja, ich meine, ich glaube, jedes Tier ist gemein, wenn du es halt provozierst, ärgerst und so weiter. Die traurige Zusammenfassung von dem Ganzen. Es sind in den Jahren der Belagerung über 60 Sturmangriffe, also das ist, wenn der Angreifer die Stadt angreift, ausgeführt worden, 90 Ausfälle, das ist, wenn die Verteidiger quasi zurückschlagen und also aus der Stadt rauskommen, um den Angreifer quasi auszulöschen. Es kam zu 5000 Minensprengungen, 5000, 45, wow. 45 größere unterirdische Gefechte. Also so wirklich, wo nicht nur zwei Typen mit dem Messer auf sich eingestochen haben, sondern so richtig so schlachtmäßig. Und insgesamt sind 30.000 Venediger oder beziehungsweise angehörige Söldner und 120.000 Osmanen gefallen. Wow! Das ist krass. Shit. Wow. Stell dir mal wirklich vor, ja, so, wir machen jetzt mal den 90. Ausfall. Ja, das mal klappt's bestimmt. Ja, genau. Was machen wir anders als beim letzten Mal? Nix. Was machen wir heute, Brain? Aber die Beerdigung war vermutlich relativ einfach, weil sie hatten schon ziemlich viele Löcher im Boden. Ich frage mich die ganze Zeit auf einer Insel, hat man da nicht angenommen, dass da irgendwie drunter dann Wasser irgendwann kommt oder dass man das überhaupt so zerbuddelt? Hat man da nicht Angst, dass das alles zusammenbricht? Eigentlich hättest du ja nur diese Burgmauer oder so untergraben müssen, dann wäre das alles in sich zusammengefallen. Ja, aber so weit kommst du ja nicht. Deswegen gibt es die Kontertunnel. Und übrigens eine Sache, die fand ich auch noch sehr geil. Man hat auch angefangen, Bretter mit Nägeln drin zu verbuddeln und die dann zuzubuddeln, weil, wenn der Gegner drauf stößt, dann hörst du das sehr weit, wenn die Schaufeln gegen das Holz hinhauen. Ich hätte jetzt dass jemand drauftritt und sich verletzt. Ja, und dann haben sie noch Bananenschalen vergraben. Genau. So Gartenhaken. Doink, doink. auf so einen Regen gestiegen. Oh. Ich sehe schon, mit uns hätten die diese Belagerung noch mal zehn Jahre länger durchgehalten. Ja, aber lustiger. Genau, die Moral wäre gestiegen. Da gibt's am Ende von jedem Tag, das nicht so wie bei Hunger Games, wo dann so, in den Himmel projiziert wird, wer gestorben ist, sondern so den Comedy Award heute kriegt. Das würde aber jedenfalls die Moral doch hier deutlich stärken. Ja. Puh, wow, vielen Dank dafür. Das ist großartig. Ich bin begeistert. Der Philipp wird seiner Moderationsrolle nicht gerecht gerade. Na dann. Vielen herzlichen Dank für diesen ganzen tollen Input. Das heißt, den Schluss haben wir noch mit einer großen Belagerungsstory gemacht. Das hätte ja fast nicht schöner sein können. So themenmäßig einmal alle Grausamkeiten der Menschheit abgedeckt. Das stimmt, das war echt eine relativ harte Folge fürs Gemüt. Ja, und ich wollte gerade sagen, und wir hatten jetzt eher immer so Einzelschicksale von den, ja, ich sag mal so Opfern und den Sachen, die passieren. Und du hast es ja jetzt nochmal so auf nummernmäßig hochgetrieben. Ich hätte jetzt den Minenschorsch noch instruieren können. Halt, das wäre gut gewesen. Für Storytelling. Ja, Minenmanfred natürlich, ne? Immer Alliterationen. Ja. Ganz wichtig, immer Alliterationen. Ja, sehr schön. So. Dann vielen, vielen Dank an unsere Gäste. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist ein würdiger Ersatz für unseren Dominik gewesen, heute mal ausnahmsweise. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine große Ehre. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dass ich hier was zu beitragen konnte. Wollt ihr vielleicht nochmal den Namen eures Podcasts sagen, nur falls den mal jemand noch nicht mitbekommen hat und noch und hören die Webadresse natürlich. Der Philipp kann das eigentlich besser, aber wir können das auch mal tun. Ja, unser Podcast heißt Entbehrliches. Entbehrliches aus der Wikipedia. Also podcast.entbehrlich.ds. Und wir sind daraus entstanden, dass der andere Flo, der nicht ich bin, unterhaltsame, entbehrliche Artikel aus der Wikipedia in einen Blog gesammelt hat. Dann irgendwann bin ich und andere sind eingestiegen und irgendwann haben wir uns gedacht, man müsste den Artikeln ein bisschen mehr Raum bieten als nur zwei lustige Sätze. Und deswegen unterhalten wir uns jetzt darüber und bringen uns immer gegenseitig einen Artikel mit. Viele von den Achhörern sind schon übergelaufen. Und, wir müssen ein paar Minen graben, dass das nicht hier aber, übernimmt. Aber Überläufern, haben wir auch gerade gelernt, geht es auf der anderen Seite nicht viel besser. Das Elend ist genauso groß. Ich wollte gerade schon sagen, das ist gar nicht so weit weg von dem, was wir tun, glaube ich. So. Ja. Aber jetzt verbleibt eigentlich noch so die ultimative Frage. Ihr habt ja Joe am Anfang und Bamse als euer Maskottchen, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ja. Wir haben Maurice und haben Josh. Wer würde bei einem Duell von den beiden gegeneinander, beziehungsweise die Viere, also jeweils in Zweierpaaren, gegeneinander, wer würde gewinnen? Ich glaube, dass Josh ins Bett gebracht würde, wenn er besoffen ist, von Bamse, dem Schiffshund, weil das hat er mit seinen Matrosen ja auch immer gemacht. Und am Schluss liegt nur noch Sülzi, das Podcast-Maskottchen, in der Mitte und hat sich kein bisschen geregt und hat deswegen überlebt. Oh, was für ein schöner Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch Entbehrliches. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wahrscheinlich wieder eine reguläre Folge mit den altbekannten Nasen von Ach. Bis dann, Dankeschön, auf Wiedersehen, gute Nacht, Josh, und macht's gut. Gute Nacht, tschüss. Josh. Ciao. Ciao. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich will auch so ein Outro bei uns. Das macht voll viel gut irgendwie. Das ist echt schön, ja. Na, oh, schön. Und jetzt habe ich voll vergessen, den zu erwähnen, der an einer explodierenden Lavalampe gestorben ist. Mist. Warum stirbt man dann davon? Weil das heiß und heiß. Ja, aber was macht der damit, dass er davon stirbt? Das kriegst du halt irgendwie Essen? Ab. Ich habe es nicht so ganz genau recherchiert, deswegen habe ich es, glaube ich, dann auch weggelassen. Seine Kinder haben danach gespielt, der Boden ist Lava. Aber ihr glaubt nicht, an was Leute so alles sterben. Also diese Liste ist wirklich noch viel, viel länger und noch viel, viel demotivierender. Ich fand es total enttäuschend, als ich gelernt habe, dass in Lavalampen einfach nur Wachs ist. Keine echte Lava. Also wir haben hier ungefähr die älteste Lavalampe, die ich kenne. Und die hat noch nie, seit ich sie kenne, gut funktioniert. Und ich war das erste Mal in der CG 2010 oder so. Und sie ist seit da schon so, wenn die an ist, die macht keine Blasen, ist alles nur so, es wird dann so wie so ein naturtrübes Bier geschüttelt, einfach so, und das ist richtig scheiße. Ja, bei neben der Lava-Lampe sind jetzt dann zwei Lava-Armleuchter. Oh Gott. Den habe ich nicht kapiert. Wir zwei. Oh. Oh. Ja, okay. Vielleicht ganz gut, wenn wir langsam mal auf den Stopp-Knopf drücken. Ja.